Geschichtsquiz. Heute mit dem Dominik. Ja, hallo, und mit dem Marcel. Ja, hallo, und dem Map. Ja, hallo. Ich habe mich gefragt, 87. Ja, ich habe mich gefragt, warum du den Monkey Dom noch nie Monkey Dom genannt hast. Ich weiß nicht, mag der Monkey Dom, dass man den Monkey Dom nennt? Ich weiß nicht. Wie hast du mich gerade eigentlich genannt? Ich weiß es. Marcel hat er dich genannt. Ah ja, okay. Die Sendung aber, ohne Kurzzeitgedächtnis genau. Heute. Euch ist nicht aufgefallen, dass ihr vergessen habt, die Nummer zu sagen? Wir haben es nicht vergessen. Doch, wir wollten dir auch mal die Chance geben. Achso. Dich mal aktiv einbinden in die Sendung. Das ist schön, das ist nett von euch. Ich habe ja immer sonst wenig beizutragen. Deswegen jetzt hier an dieser Stelle nochmal die Nummer 87 erwähnt. Und auch in der 87 geht es wieder um Dinge und Sachen. Ihre an der Zahl 2 erstmal, nämlich iOS 6 und das iPhone 5. So die themenbestimmenden Sachen der letzten Tage. Genau. Im Apple-Universum. Ja. Ja. Habt ihr denn schon eins? Alle starren mir iPhone. Ich habe schon, hab schon ein iOS 6, ja. Ja. Ich habe schon ein zweites iPhone 5. Das ist schon ein zweites iPhone 5. Du hast mir noch nicht erzählt, was mit dem ersten passiert ist. Das ist weitergewandert. Das wurde ins Büro weiter verteilt. Du bestellst immer weiß und schwarz. Und ich bestelle weiß und schwarz. Und Iteration. Nein, das hübschere, einfach eins davon eigentlich. Und ich hatte das schwarze von der Telekom benutzt. Und ja, jetzt gerade beim Weitergeben hat sich herausgestellt, dass das Weiße gar nicht so beliebt ist, und ich selber fand das Weiße aber extrem hübsch beim Auspacken, also habe ich auf das Weiße umgestellt jetzt. Ich mochte ja das weiße Vierer nicht so gern, weil das Weiß mich da so abgelenkt hat. Ja, ich weiß nicht, beim weißen Fünfer jetzt hat es irgendwie, ist es so original iPod-mäßig irgendwie, es gefällt mir. Ja, das Fünfer ist ein bisschen besser, weil das halt grau ist hinten und nicht. Ich mag vor allem beim Schwarzen nicht, dass das Aluminium außenrum schwarz ist auch. Mhm. Also das ist irgendwie so alles schwarz. Ja, das ist schon ein bisschen komisch dunkel. Es ist schon Disaster Area Stuntship so ein bisschen. Ja, so. Ja. Also selbst die Tasten sind halt noch schwarz und so. Und also mir gefällt's, aber es ist schon sehr schwarz. Genau. Mir ja, nicht das, so. Das gibt sich mit der Zeit, wenn das dann abschrubbelt. Ja, das ist doch alles anodisiert und das schrubbelt auch nicht ab. Das habe ich mir auch gedacht. Ich habe Tweets gelesen vom iPhone-Verkauf und dass irgendwo in irgendeinem Laden gab es wohl nur zerdellte, also wo schon abgeschrabbelt war. Und dann haben die 30 iPhones ausgepackt und es war kein Gutes dabei. Dann habe ich mir gedacht, mein Gott, ja, für den einen Tag, wo es noch gut aussieht, braucht man eigentlich auch nicht so viele auspacken. Aber was krabbelt sich denn ab? Ich habe da eigentlich nichts gesehen. Also was ist da so durchs Netz gegangen mit... Ja, was heißt durchs Netz gegangen? Das war ein Tweet von 8 Millionen Tweets darüber. Ja, anscheinend ist es schwarz. Wirklich ist es schwarz auf dem Aluminium so? Wird es wohl eher silbrig. Also ich finde ja auch, das Weiße hat auch so ein bisschen weiß in dem Aluminium außenrum. Also es ist so aufgeraut, aber es wirkt sehr weiß. Es wirkt gar nicht mal so nur so aufgeraut. Rau, so ähnlich wie das Schwarze halt wirklich ganz schwarz ist. So wäre ich beim Weißen auch ein bisschen Weiß damit reingemischt in dem Aufrau-Dingsbums-Prozess. Aber ich finde es, wie gesagt, ich finde das Weiße hübscher, deswegen habe ich mir diesmal das Weiße genommen. Ja, ich habe das ja vor ein paar Minuten zum ersten Mal gesehen und in Händen halten dürfen, und die erste spontane emotionale Reaktion war, da hast du dir aber eine schlechte Kopie andrehen lassen. Echt, findest du? Und zwar war das Gewicht, an das man sich sicherlich sehr schnell gewöhnen wird, aber es ist so viel leichter als das iPhone 4, dass es wie so ein Papp-Prototyp wirkt. Ja, ja. Aber wobei, ich muss sagen, ich hatte das gestern ja zum ersten Mal in der Hand, und nach einer halben Stunde hat sich das Alte schon, nein, das Alte hat sich nach einer halben Stunde schon falsch angefühlt. Mhm, also, das glaube ich. Das ist irgendwie, also das ist, man gewöhnt sich da unglaublich schnell dran, dass das iPhone jetzt so viel wiegt, und irgendwie, gib mir mal nochmal dein altes. Das ist ja, das ist absurd. Ja? So, das fühlt sich auch hinten falsch an. Sie haben es ja auch sehr intelligent gemacht beim Vierer mit dieser Glasscheibe, weil die kann man einfach weglassen, ohne dass es technisch irgendwie schwierig ist. Es ist halb so dick, das iPhone, und halb so schwer. Da spricht der Profi. Aber mir geht's genauso. Also der erste Eindruck ist, wenn man es in die Hand nimmt, okay, man hat ein Stück Styropor in der Hand. Und ich finde, ich finde, da war super wichtig, dass bei der ganzen Präsentation und bei der Werbung, das ist genauso, ob weiß oder schwarz ist. Ja, ich, also Styropor. Ob weiß oder schwarz, darf ich bitte nochmal hier. Also Styropor halte ich jetzt schon etwas übertrieben. Ja, aber das ist der erste Eindruck, den man hat. Das ist nicht so wertig. Und da finde ich interessant, dass beim Medien-Event, ja, ist es denn eine Keynote? Nee, es ist eine Präsentation. Der iPhone-Event auf alle Fälle, dass da so viel Wert drauf gelegt wurde, wie exakt und genau und wertig das Ding ist. Und ich glaube, es kommt nicht von irgendwo her, weil dadurch, dass es leichter ist, macht es automatisch so diesen, es ist ein bisschen Billig-Effekt, wobei es natürlich nicht so ist. Ich glaube, du kommst um diese Psychologie nicht drum herum, dass es durch das Leichte so ein bisschen windig wirkt. Also, nehme ich jetzt wahr, aber kann ich so gar nicht nachvollziehen. Also, ich finde nicht, dass es irgendwie durchs Gewicht weniger wertig wirkt. Ja, also ganz im Gegenteil. Also wenn ich jetzt so ein altes iPhone in die Hand nehme, dann denke ich mir so, boah, alter Scheiß, wiegt ein Haufen und so irgendwie hier. So. Also die Wertigkeit, weiß ich nicht, ob ich die mit Gewicht verbinde an der Stelle. Aber kann natürlich sein, dass ich da alleine bin. Aber also mir ging es so. Okay. So windig ist mir jetzt irgendwie nicht in den Sinn gekommen. Auch so, also was halt irgendwie für mich viel ausmacht, ist halt die Rückseite, die halt, also erstens weißt du jetzt so, du hast es richtig um in der Hand, so, wenn du nicht hinguckst, weil das weißt du mit dem alten ja nicht so wirklich, außer du tastest halt ab, wo der Homebutton ist. So, und es fühlt sich mit der etwas raueren Rückseite schon auch so, weiß nicht, fühlt sich besser an, finde ich. Ich weiß es nicht. Also ich finde es nicht wirklich, aber ich mag es schon jetzt lieber. Ja, das ist schon so, aber es fühlt sich noch eher ungewohnt an. Mit der Zeit wird es vielleicht besser. Fühlen. Die Rückseite vom Weißen fühlt sich ein bisschen anders an wie die vom Schwarzen, finde ich, aber das ist vielleicht auch Einbildung. Ist es Einbildung? Marcel? Marcel fühlt sich gerade beide an. Und ich finde eigentlich, beim Weißen fühlt sich es gut an, beim Schwarzen fand ich nicht so, dass es sich so gut anfühlt. Ich weiß nicht, ich finde das Schwarze fühlt sich ein bisschen rauer an und finde ich besser. Das Weiße macht so ein bisschen Teflon. Ich bin super gespannt auf, wie sich die iPods einfühlen werden, die iPod Touches. Weil die werden nochmal dünner und die haben ja auch nochmal eine Farbe. Und dann hast du unten noch diesen komischen iPod Loop Knopf. Also da waren ja die alten iPods schon so leicht, dass man gedacht hat, so, was ist denn damit? Ja. Nun ja, aber weg vom, wie fühlt es sich denn an, hin zu, was macht man jetzt damit überhaupt? Ich muss sagen, ich habe jetzt da mein Zeug drauf und ich bin jetzt so drauf migriert, habe meinen Homescreen wieder ein bisschen umsortiert, weil jetzt hat man ja mehr Platz und selbst die Folder sind ja eine Reihe mehr und das ist ja irgendwie jetzt alles anders. Kaufen. Ich bin jetzt quasi eingerichtet, ich fühle mich jetzt zu Hause und jetzt mache ich mir gerade so Gedanken, so warum jetzt eigentlich gerade? So, also ich habe wieder dieses Gefühl, so warum habe ich jetzt eigentlich dieses iPhone 5 gekauft? So, wenn ich jetzt mal das entkopple von, dass wir machen da Spiele für und wir müssen uns den Kram so oder so angucken, ist mir so der wesentliche Vorteil von dem Gerät für den Endnutzer irgendwie gerade, der springt mir nicht ins Gesicht. Ich habe ihn gerade, der ist mir gerade ins Gesicht gesprungen. Und zwar habe ich mir das Foto, was du mir gerade über Fotostream geschickt hast, auf deinem iPhone angeguckt. Das ist nämlich sehr breitbandig, also vom Format her. Und das sieht halt schon aus wie CinemaScope und nicht mehr so winzig. Also der neue Formfaktor, der glänzt halt, glaube ich, schon sehr im Breitformat. Ich denke auch und vor allem auch im Medienkonsumieren. Also ich habe auch ein paar Serien geguckt drauf schon. Und das ist einfach was anderes, wenn du das volle Bild hast. Ja, beim anderen hast du halt ein bisschen schwarzen Rand oder du hast was abgeschnitten und beides gefällt einem eigentlich nicht so. Und also wenn man Medien drauf konsumiert, da ist ein ganz klarer Grund. Ich mache das selten auf dem iPhone, aber schon auch ab und zu auf dem iPhone. Interessanterweise mit dem paar Pixel mehr, die es jetzt hat, würde ich es, glaube ich, eher machen, weil für mich persönlich kann ich damit das iPhone irgendwie relativ nah vor das Gesicht halten und habe eigentlich sogar einen angenehmeren Blickwinkel, als wenn ich jetzt iPad mit Länge weiter weg habe. So. Ja, also kann ich nachvollziehen. Ich habe gestern auch Dr. Who geguckt und das macht einen Unterschied, definitiv. Also ich hatte immer so diesen Impuls, ab und zu mal doppelt zu klicken, so, weil das war ja so das alte Zoom noch rein und Zoom wieder raus und da habe ich irgendwie so ein bisschen die Kleinhirnautomatik noch. Mhm. Dann immer festgestellt, so, das ist ja schon das volle Bild, da passiert jetzt nichts, wenn ich doppelt klicke. Das ist auch nur so eine Geschichte mit dem langen Display, wenn man jetzt Fotos macht. Ja? Also die Kamera nimmt ja, wenn die kein Video aufnimmt, dasselbe Seitenverhältnis auf wie vorher. Mhm. Das heißt, standardmäßig sind Fotos, die du jetzt mit dem iPhone gemacht hast, jetzt mit oben und unten schwarzem Rand. Weil auf der alten Auflösung haben sie ein bisschen aufgezoomt, so dass sie oben, also wenn du einen Hochkant, wir gehen mal davon aus, du hast ein Hochkantbild gemacht, dann hast du so ein bisschen links und rechts abgeschnitten gehabt. Das war nicht groß merklich, deshalb haben sie es automatisch so gemacht. Mhm. Jetzt haben sie den Standardmodus, das Bild ist komplett dargestellt, dadurch hast du oben und unten ziemlich viel schwarzen Rand, der, wenn du die UI hast, gar nicht so stört, aber wenn du die UI wegmachst, stört es ein bisschen. Und wenn du doppelt tappst, dann zoomt er komplett rein. Also er hat nicht mehr so diese, ich locke ein Bild auf die Größe, dass es eine Ausrichtung komplett ausfüllt, Modus. Was ich so ein bisschen schwierig finde. Okay. Ja. Das finde ich auch nicht so schön. Ich versuche das gerade nachzuachten. Ach ja, okay, stimmt. Da hast du echt. Wenn du doppelt, also du kommst halt nicht mehr auf das oben und unten komplett aufzoomen. Das geht nicht mehr. Und den hätte ich gerne noch gehabt. Das wäre mir noch eigentlich wichtig. Aber an sich, mehr ist mehr. Mehr ist mehr. Apropos mehr ist mehr Farbe auch. Ja. Ich finde, man sieht deutlich, dass mehr Farbe drin ist. Definitiv. So sehr wir uns im Vorfeld drüber lustig gemacht haben. Aber es ist wirklich bunter. Es ist eigentlich wirklich deutlich bunter und ich persönlich merke, es ist mir zu bunt. Also das kann ich nicht nachvollziehen. Ich finde das gut, dass die Farbsättigung besser ist. So, es sieht halt irgendwie, also mir ist es bei den Emoji unglaublich gut aufgefallen. Mhm. Die poppen halt viel mehr, die springen viel mehr raus. So. Wobei das natürlich auch eine Ermischung ist, dass sie auf iOS 6 bei den Emojis ein bisschen mehr Farbverlauf reingemacht haben und es jetzt mit dem iPhone auch noch stärker wird. Ich bin die iOS 6 Emojis schon sehr gewohnt. Du hast nicht lange den doppelten Effekt, ich hatte den doppelten Effekt noch, weil es sind auf alle Fälle so, auch das iOS 6 auf dem alten Phone hat bei den Emojis mehr Tiefe gemacht. Ja, stimmt. Also wir haben vorhin die beiden Geräte aneinander gehalten und da fand ich gerade so das Icon von der Fotos-App schon grenzwertig in diesem Knatschgelb. Wenn du drauf deine Grafiken optimierst, was man ja macht, ist das überhaupt kein Problem. Dann ist es gut, wenn die Bandbreite der Farbe besser ist. Also das gibt mir an der Stelle eigentlich auch so, dass ich ganz deutlich die Situation eigentlich habe, dass ich für Fotos, ja, will ich ja, also ich will, dass das Display so viel deutliche Farbe kann. Das Problem ist aber meines Erachtens, dass ich halt jetzt recht, dass sie keinen Farbprofiler und so weiter auf dem Device haben. Das heißt, für die Grafiken, die man einfach auf das vorherige Device optimiert hat mit dem Device-Farbraum, die sind jetzt teilweise einfach zu stark. Da muss man jetzt zurückdrehen. Und wenn man sie jetzt zurückdreht, muss man sie auch für die alten Geräte zurückdrehen. Und man hat keinerlei Referenzpunkt. Also für Fotos super, für Pixelgrafiken und UI schon extrem unterschiedlich. Und man sieht auch auf einmal Unterschiede. Also wenn du jetzt zum Beispiel auf Find My Friends gehst, da ist es mir aufgefallen, dass bei Find My Friends das untere Leder, glaube ich, ein bisschen anders ist als das obere Leder. Mal gucken, wo war das? Ah, nee, das war nicht, das war Notes. Ich glaube, Notes war es. Nochmal zurück, da ist auch Leder. Man weiß immer nicht genau, wo das Leder ist. Und bei Notes sieht man jetzt so den Helligkeitsübergang unten von dem Gelb so ein bisschen. Aber Notes hat doch gar kein Leder unten. Nee, aber das hat ein anderes Gelb unten, als dann von oben reinscrollt. Und da sieht man auf einmal einen Farbübergang, den man vorher nicht gesehen hat. Und irgendwo ist es mir noch viel deutlicher aufgefallen. Ich suche noch, ich werde es noch erwähnen. Aber es sind auf alle Fälle mehr Farben. Was fürs Display selber heißt, das Display hat mehr Bandbreite und ist auf alle Fälle ein besseres Display. Aber eben auch für die Augen, es ist auch alles irgendwie bunter. Und ja. Also mir fällt es vor allem bei Grün auf und bei Grün finde ich es teilweise echt anstrengend. Also ein SMS-Sendeknopf, der und dann die entsprechende SMS-Bubble, die dann da rauskommt, finde ich schon so ein bisschen schwierig fürs Auge. Ach, ich glaube, so das, was man, das ist, da gewöhnt man sich unglaublich schnell dran. Also ich merke das auch jedes Mal wieder, wenn ein neues iPhone da ist. Das Farbprofil ist ja doch immer so ein bisschen anders, so von den Generationen. Und dann haben wir sowieso noch den Effekt, dass es sich zumindest anfühlt, als würde die Leuchtkraft nachlassen. Keine Ahnung, ob es technisch wirklich so ist. Aber das ist nach ein paar Tagen, ist das Aktuelle das Richtige meistens. Du bist abgelenkt und verwirrt? Ja, ich habe gerade den Uhrenhintergrund angeguckt und er hat bei mir Streifen und die Frage ist, ob die Grafik kaputt ist oder mein Display von meinem neuen iPhone nicht schon wieder wechseln muss. Ich habe so ein bisschen Anxiety, dass ich ein DOM-Gerät erwische. die Uhr ist ja ein guter Stichpunkt, da gibt es ja auch schon wieder Stress. Okay. weil irgendwie die SBB jetzt Apple verklagt, weil die Uhr von Apple so aussieht wie die Bahnhofsuhr der SBB, also der Schweizer Nationalbahn. Ja, also auf dem iPad. Auf dem iPad. Genau, die iPad-Analoguhr, die man da anmachen kann jetzt, was nur auf dem iPad gibt. Und auch das Icon, die ist an die an dieses Design angelehnt und zwar sehr deutlich. Und dieses Design steht wohl zur Lizenzierung bereit. Man könnte zahlen dafür. Und jetzt ist halt so die Frage. Ich fand's lustig, weil doch meine Timeline irgendwie sofort scrollte, als iOS 6 rauskam, so, hey, wie hat Apple das denn geschafft, von der Schweizer Bahn die Uhr zu lizenzieren? Mhm. So nach dem Motto, das geht doch, das kann man ja gar nicht. Und stellt sich raus, kann man, aber haben sie nicht. Genau, und das ist jetzt, ich hoffe, sie zahlen einfach ein bisschen was und Gutes. Also so ein Oversight, aber... Dass die Uhren-App jetzt aufs iPad gewandert ist, finde ich ja großartig. Ich erwarte für 2015 einen Taschenrechner. Was mich ein bisschen stört, ist tatsächlich, dass es nur die Analoguhr gibt in der Großansicht und keine Digitalanzeige. Big Clock. Genau. Da gibt es ja Big Clock für. Ja, stimmt. Es gibt ja die Big Clock. Ich finde es ja auch schön. Ich finde es auch auf dem iPhone nervig, dass es nicht geht. Also ich hätte die Big Clock gerne als eingebaute Systemfunktion. Gibt es aber nicht. Da gibt es Big Clock. Was mir aufgefallen ist, die iPad Clock App ist schon eine sehr, sehr gemischte Kiste. Also die ist teilweise extrem hässlich, finde ich. Also ja, ich hatte den Eindruck, ja. Oh Gott, ich habe jetzt dieses riesige iPad und habe keine Ahnung, was ich da für Elemente hinpacken soll. Also mache ich alles groß irgendwie. Ja, aber also die Stopwatch. Die Stopwatch mit dem komischen, oder auch den Timer, irgendwie so ein kreisförmiges Ding, was sich irgendwie so auflädt, also was so auflädt, was ja eigentlich von der Übersicht her ganz gut ist, aber die Art und Weise, wie es gemacht ist, sieht, also ich finde viele Bereiche das dieser App einfach echt hässlich. Von Tabbot gehabt. Vom Style. Ja. Und auch so, wie man es einstellt, in der Mitte sind dann zwei so Slider, einfach so diese rauf-runter Multiple-Choice-Geschichte, wo man so Datumseinstell-Drehrad-Ding und die sehen da sehr verloren aus, wenn die nicht irgendwie weiter integriert sind. Also die App finde ich ein bisschen komisch. Ich finde gut, dass sie da ist, aber ich finde sie ja eigentlich hässlich. Es ist nicht so schlimm wie Reminders. Aber schon nahe dran. Naja, also wie gesagt, die UI-Elemente sind irgendwie einfach nur groß und sie haben sich nicht überlegt, was machen wir eigentlich mit dem Platz. Also es ist schon komisch. Das ist wahr. Jo, ansonsten jetzt springen wir gerade zwischen iOS 6 und iPhone hin und her. Nein. Das war jetzt. Man hatte dann eine wunderschöne Überleitung vorhin gemacht dazu, dass wir jetzt die inneren Werte betrachten. Okay. Also die Software, weil es auf unserer Agenda so steht. Und da sind wir jetzt auch. iOS 6 immer noch. Ja, Mapgate. Was sagt der Map denn zu Mapgate? Ich heiße ja nicht Map. Ich heiße ja Map. Insofern ist das alles halb so wild. Nee, ich muss sagen, ich kann die Empörung um die Maps-App an der Stelle nicht so hundertprozentig nachvollziehen. Ja, da gibt es Stellen, die sind irgendwie scheiße und vor allem die Satellitenbilder haben halt teilweise echt noch so ein bisschen extreme Unschärfen und Übergänge an manchen Orten. Ich war vorher mit Google Maps auch nicht immer hundertprozentig zufrieden. Da war oft genug auch genauso irgendwie Kacke und Scheiße drin. Und vielleicht habe ich auch den Bezug verloren, weil ich, wie gesagt, seit einem halben Jahr schon iOS 6 irgendwie verwende und mich dran gewöhnt habe. Mhm. Aber ich muss sagen, ich bin eigentlich mit den neuen Maps sehr zufrieden. Und ich habe jetzt auch gerade was das Turn-by-Turn angeht zum Beispiel, gestern die Erfahrung gemacht, so im direkten Hardware-Vergleich Android gegen iOS. Android hat es halt nicht geschafft, sinnvoll die Verkehrsinformationen anzuzeigen und schon gar nicht halt, wie lange der Stau dauert und warum er da überhaupt ist. Während iOS Turn-by-Turn halt zumindest in der Übersichtsanzeige halt wirklich schön angezeigt hat, so, hier kommt dann gleich ein Stau und der ist da übrigens schon seit 10 Minuten und ist 3 Kilometer lang und weil da ein Laster irgendwie umgefallen ist. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich bin irgendwie von Stuttgart nach Hause gefahren und da war halt vor München ein irre Unfall. Mhm. So. Und deswegen ganz viel lange Stau. Und ich hatte auf meiner Navigon, habe ich auch irgendwie Unfalldaten oder Traffic Data auch dazu gekauft. Mhm. Null Informationen, was jetzt ist, wie lange es dauert und so weiter. Und in der eingebauten Maps-App war eben dieser Unfall eingezeichnet und auch die rote Linie für den Traffic, der ziemlich genau mit dem Bereich übereingestimmt hat, wo der Stau wirklich begonnen hat. Ja. Und stand auch so, dass es vor 2 Stunden war, also da konnte man den Unfall auch angucken. Mhm. Fand ich super. UI-technisch fand ich es noch extrem seltsam, weil ich habe dann halt auf die Navigation von iOS umgestellt und gerne auch hin und her gewechselt zwischen Navigon und iOS, nur um es mal zu testen. Dass in der 3D-Ansicht weder die Stauinformation, also die Traffic-Information, die rote Linie eingezeichnet ist, noch der Unfall davon. Ja, das musst, du musst echt über die Übersicht gehen. Ja. Das fand ich noch extrem seltsam. Ich glaube aber, das wird mit der Zeit noch. Was ich aber auch sagen würde, ist, dass die Turn-by-Turn-Navigation einen bei weit besseren Eindruck macht als jetzt bei Android. Weil ich habe jetzt bei Android jetzt schon seit einiger Zeit das Ding in Benutzung bei dem Drive Now. Ja. Vergiss es einfach, das willst du nicht benutzen. Das leitet dich über Hinz und Kunz. Sowohl die Richtung ist doof, als auch das, was es anzeigt. Also ich kriege mit dem immer einen Koller. Und da ist es, was auf dem iPhone angezeigt wird, finde ich schon bei Weitem besser. So dafür, dass es out of the box einfach so drin ist. Ja, also ist jetzt, und für manche Dinge ist halt das Navigon-Ding noch besser, weil es halt ein bisschen genauer über Ausfahrten und so weiter Bescheid weiß. Also ich war irgendwie mal so in einer Raststätte draußen und da war halt er auch im Gemüse mit der Apple Map und Navigon wusste das halt. Ich denke, damit muss man auch mehr oder weniger rechnen. Ich hoffe, das Kartenmaterial wird mit der Zeit besser. Ich glaube da eigentlich auch dran. Aber es gibt schon noch echt große Startschwierigkeiten. Ich hätte mir aber sogar gedacht, dass es viel schlimmere gibt. Ja. Ja, das hätte ich auch gedacht, dass es insgesamt eigentlich unbenutzbar ist. Das ist es nicht. Es gibt viel Licht und viel Schatten, weil die alte Karten-App war ja auf einem Stand von vor 5 Jahren so gefühlt. Natürlich nicht ganz, es gab überhaupt Verkehr und so weiter. Was ich sehr traurig finde, ist, dass die Hybrid-Ansicht die kleineren Straßen nicht anzeigt. Okay. Das finde ich sehr problematisch, weil ich mit der Standardansicht einfach nichts anfangen kann. Also die rein formalisierte, gerade dadurch, dass jetzt Apple im Ruf steht, dass die Karten nicht ganz stimmen, bin ich immer froh, wenn es auch noch den Satellit dazu gibt. Und ich habe auch schon ein paar Straßen entdeckt, die halt einfach nicht verzeichnet sind. Also gerade da, wo ich aufgewachsen bin, ist es halt ein bisschen schwierig, weil das alles Fußgängerzone ist und da kommst du mit dieser Kartenansicht nicht weiter, mit der Standard. Auf der anderen Seite gibt es neue Features, die einfach ziemlich cool sind. Zum Beispiel, dass ich endlich die Karten drehen kann. Ja, also was hat Android? Also Norden halt drehen lange kann, sozusagen. So, dass man eben Vektorkarten hat, die man dann auch drehen kann. Und diese 3D-Ansichten sind selbst dann ganz nützlich, wenn du gar keinen Satellit eingeschaltet hast, sondern einfach, um so ein bisschen mehr räumliches Gefühl zu haben, ich latsche jetzt in eine bestimmte Richtung und kann auch in die Richtung gucken, was kommt da so. Ja, du siehst halt auch mehr einfach. Ja, da gibt es auch mehrere Aspekte, finde ich. Also einerseits ist, dass es jetzt Vektor ist und beliebig zoomen kann und dann eine sinnvolle Entscheidung treffen kann, was es dir anzeigt oder nicht, ist gut. Gleichzeitig ist es aber auch ein Problem, weil zum Beispiel, wenn du einen Bahnhof suchst, dann wird der ab einer gewissen Zoomstufe einfach ausgeblendet. Ja, und so die Haupt-S-Bahn-Station würdest du gerne auf der größten Zoomstufe um München rum auch gerne so sehen, aber die werden dann einfach ausgeblendet ab einer gewissen Größe. Und das ist so nervig, da musst du erst reingehen, bevor du den Bahnhof dann wieder siehst. So Geschichten sind noch ein bisschen schwierig. Was mir extrem aufgefallen ist, dass diese Flyover-Ansicht halt einfach nur geil ist, wenn da ist. Also ich dachte, das wäre Spielerei und Mai mit Google Street View kann man wenigstens dann sich orientieren, wo kommt man an, wie sieht das Zeug da aus. Und das Flyover ist halt so eine Spielerei, dass man sich ein bisschen so einfach nur angucken kann, wie es denn aussehen würde. Mhm. Gleichzeitig ist die Auflösung aber so gut, dass du teilweise echt die entsprechenden notwendigen Features von so Häusern erkennst, um dich zu orientieren. Also zum Beispiel im hier am Stachus sieht man ganz deutlich das Osram-Schild, so dass da Osram steht und sowas, ja, so in dem Innenhof drin. Und andere Geschichten, also man erkennt, ich habe sogar meine App-Icons gesehen in meinem Fenster in meiner Wohnung, das finde ich lustig. Aber nur als farbigen Klotz. Ich habe damals mal von der WWDC so App-Icons geklaut, also mitgenommen, so sanktioniert. Geklaut. So eine Klebefolie und die habe ich einfach mal in die Fenster gebappt, langhalten die eh nicht mehr. Der Flyover ist wohl relativ aktuell, weil das war dann so ein halbes Jahr her. Das war ein Nachbargebäude noch eine Staffelei. Und eben bei meiner Wohnung ist so ein kleiner lila Klecks im Fenster. Das ist dann so ein App-Icon. Also ich habe auch das Gefühl, dass diese 3D-Ansicht fast praktischer ist als Street View. Für mich persönlich. Das ist, glaube ich, so eine Mischung. Also ich hätte halt am liebsten so eine aggregierte Ansicht, die halt dann auch noch funktioniert, wenn du so richtig auf Straßenebene runtergehst. Aber das ist, glaube ich, auch nur eine Frage der Zeit, bis die Datenanbieter da so weit sind und halt irgendwie das miteinander verheiraten. Weil also so Street View hat auch schon was für sich, weil das hat gerade so als Navigation, wenn du dann schon näher dran bist als Fußgänger, dann hilft dir das im Zweifel halt mehr als jetzt die Häuserlandschaft. So. Aber ja, und man darf an sich natürlich auch nicht vergessen, ich meine, Google Maps hat auch nicht damit begonnen, wo sie jetzt sind. Und für einen Startpunkt ist es super, vom Kartenmaterial her, finde ich. Also da braucht man sich nicht wirklich verstecken. Und das wird mit der Zeit wachsen und besser werden. Und es ist dann für mich eher positiv, dass es eben beide Kartenmaterialien gibt. Weil es wird ja mittelfristig auch die Google Maps App auf dem iPhone auch geben, die dann auch hoffentlich vollen Funktionsumfang hat. Und dann hast du zwei gute Kartenmaterialien zum Auswechseln an der Stelle. Ja, und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das neu ist, weil ich es ja nie benutzt habe, aber maps.google.de, Google.com, weiß ich gar nicht, auf Safari ist eigentlich ganz gut benutzbar auch. Also das würde ich jetzt mal so nicht unterschreiben. Das ist schon ziemlich gruselig, finde ich. Also man kann es benutzen, aber von gut benutzbar würde ich nicht reden. Ja, Sie haben ja jetzt irgendwie diese Web-App. Ja, aber die finde ich total gruselig. Ja gut, ich habe es jetzt nicht lange benutzt, ich habe es bloß ein bisschen aufgehabt zum Vergleichen. Und also ich habe die halt relativ lang benutzen müssen, weil viele Apps halt MapKit nicht verwenden und direkt auf Google Maps linken, so um eine Karte aufzumachen. Und unter iOS 5 ging dann halt die Maps-App auf. Mhm. Unter iOS 6 geht das halt dann im Browser auf und eben in dieser Web-App. Und das ist dann, also ich habe da schon geflucht. Also gerade Fahrinfo zum Beispiel, wenn du irgendwie gucken willst, wie komme ich denn jetzt zur nächsten Haltestelle, da finde ich das so auch total unpraktisch, die Maps-App da. Also ich verstehe jetzt nicht ganz, was du daran praktisch findest. Das ist langsam, das lädt schlecht, das kann man nicht vernünftig zoomen, das ist irgendwie alles, was halt nicht nativ ist. So. Okay. Also du bist halt jetzt hier auch in einem WLAN. Das muss naja gut, ja, sein. Das ist natürlich immer, aber da ist auch die 3D-Ansicht von den Apple-Karten. Ja, aber wenn ich halt eine Karte brauche, um zu wissen, wo ich hin will, dann habe ich sowieso nicht 3D an, sondern dann habe ich halt so eine schematische Ansicht. Jetzt, wo ich die Maps, also Google Maps nochmal sehe im direkten Vergleich, ist es tatsächlich so, also in der Standardansicht von Apple hast du einfach nicht die relevanten Informationen. Weil hier ist halt die U-Bahn-Station drin, weil da eine U-Bahn-Station ist in den fast allen Zoom-Stufen und also einfach das Relevante ist da rausgenommen. Ich weiß nicht. Also ich komme mit der Web-App viel schlechter zurecht als mit der Karte von Apple, die eingebaut ist. Ja, ich hoffe auch, dass wir eine App bekommen und dann ist es hoffentlich nicht nur eine Web-App. Apropos, was ist denn jetzt mit der YouTube-App? Weil die habe ich nicht gefunden. Die gibt es ja nur im US-Store, glaube ich. Die gibt es nur in Deutschland nicht, glaube ich. Ich glaube, das ist mehr als US-Store. Ach so, das ist so ein GEMA-Ding. Vielleicht. Also kann ich dann mit der YouTube-App GEMA-Videos gucken? Ich glaube, oh. Das muss ich ja direkt mal ausprobieren. Ich habe mir meinen US-Account besorgt. Ist halt eine YouTube-App und macht lustigerweise auch teilweise so, YouTube-Links dann auf. Also so aus Twitter raus zum Beispiel, wenn ich auf einen YouTube-Link klicke, dann geht dann die YouTube-App auf. Keine Ahnung, wie das technisch funktioniert. Ob Apple da was eingebaut hat für die, weil an sich ist das ja nur ein Weblink. Oder sie haben einfach das alte URI-Scheme vielleicht übernommen, das es für die App gab. Das könnte sein. Vielleicht gab es da sowas. Ich habe, also, weiß ich nicht genau. Was ich benutze, ist jetzt, Jasmin hat irgendwie der Onkel Olma vom iPhone-Blog empfohlen, für Deutsche, was auch ein sehr schönes Interface ist für YouTube. So. Versuche gerade hier ein Video zu finden, das eigentlich gesperrt sein müsste. Jasmin, aber also anders, jetzt verstehe ich. Jasmine heißt es. Ich dachte, dass irgendeine Jasmin dir Onkel Olmer empfohlen hätte. Nee, Onkel Olmer hat mir Jasmin empfohlen. Apropos Onkel Olmer, mit Onkel Olmer hatte ich auch ein Telefonat von Telekom zu Telekom, um Wideband zu testen, ob das wirklich stattfindet. Und zwar sowohl mit seinem alten Telefon als auch mit seinem iPhone 5. Und ich muss sagen, man hört es deutlich. Das von derselben Location. Also es ist wirklich so, das ist ganz anders. Also das ist wirklich so, nicht so hört sich nicht so komprimiert. Ich kann ganz schlecht beschreiben, wie es denn ist. Es ist aber viel angenehmer. Man versteht sich besser. Und man hat auch, also die zweite Geschichte, die jetzt nicht mit Wideband zu tun hat, er hat von einer vielbefahrenen Straße telefoniert. Und A, habe ich die Straße nicht gehört, wenn er nicht gesprochen hat. Also irgendwie hat er in irgendeiner Form eine Spracherkennung mit drin, ob wirklich jemand vor Ort spricht. Und selbst dann, wenn er gesprochen hat, war die vielbefahrene Straße recht im Hintergrund. Also es war wirklich leise. Und ich kenne so die Gegend, wenn man da an der Straße entlangläuft und ist wirklich das Auto, das ich gehört habe, war direkt daneben, dann wirklich so physikalisch, dann finde ich das schon auch eine coole Leistung. Also diese 3 Mikros sind besser als 1 Geschichte, glaube ich, funktioniert auch recht gut. Ja, also gerade dieses Beam Detection scheint halt dann auch zu funktionieren, wenn du sagst, du hast halt nichts gehört, wenn er nicht geredet hat. Das ist auch schön. Da fände ich ganz interessant, wie es ist, wenn man mit Headset telefoniert. Also wenn man die AirPods drin hat und dann das Mikro hier noch hat und dann das Mikro an den iPhones, ob er dann auch gut cancelt oder ob das wirklich dann so ist, dass man es am Ohr fast besser hat als ich glaube, mit Headset. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich für das Headset extra noch viel machen. Also ich habe leider seit dem ersten iPhone massive Probleme mit dem Telefonieren. Also was Sprachqualität und Verständlichkeit angeht. Also naja, ist ja die Frage, liegt das am iPhone? Hast du auch andere Telefone getestet? Oder ist es halt einfach, also weil es ist ja schon auch so, dass über die Zeit die Bitraten von den mobilen Netzwerken halt immer weiter runtergedreht werden. Ich weiß es nicht genau. Ich erinnere mich halt nur an meine Handys vorher, vor dem iPhone, und da war Telefonieren immer überhaupt kein Problem. Und da gab es nicht diese, ich verstehe dich nicht, sprich mal lauter, ich kann überhaupt nicht, was sagst du gerade? Das war vorher nicht. Und seit ich das iPhone habe, passiert das immer wieder, und ich hoffe bei jedem Modell, dass es besser wird. Ich glaube, dass es auch beim Vierer schon besser ist, als es damals beim Dreier war, aber ich hoffe ja jetzt schon wieder. Also diese Wideband-Geschichte macht deutlich einen besseren Klang als nicht. So. Die Frage ist halt so, telefonierst du von Telekom zu Telekom, weil das muss der Provider unterstützen, ein extra Audio-Codec an der Stelle. Aber an sich telefoniert es sich schon auch angenehmer. Ja, schön, schön. Also ich denke, es liegt halt auch vor allem daran, dass du halt mehr Bits bekommst für Wideband dann. Wahrscheinlich, oder einen besseren Codec. Ich habe keine Ahnung, was das genau ist. Ich meine, irgendwie bei der Telekom heißt es irgendwie HD Voice oder sowas. Okay, nochmal HD Voice. Die haben einen eigenen Begriff an der Stelle. Ja, ist meine Stimme überhaupt HD ready? Ist die Frage. Ready? Ist sie ready? Ich versuche gerade mich zu orientieren, wo wir ungefähr sind in unserer Liste. Wir sind da so ein bisschen assoziativ. Was ich gelesen habe hier drin, ich weiß nicht, hast du das reingeschrieben oder hat das Marcel reingeschrieben mit dem Offline-Reading mit Safari? Marcel hat es, glaube ich, reingeschrieben, weil ich habe das noch nicht gemacht. Dann müssen wir warten, bis Marcel vom Telefonieren zurück ist. Der testet nämlich jetzt gleich nochmal die Sprachqualität. Der App Store, der ist ja auch neu. Der App Store ist neu und das ist auch irgendwie Segen und Fluch, finde ich. Also einerseits ist es schön, dass diese ganzen mittelschweren Nervigkeiten entfernt hat, wie zum Beispiel, du kaufst eine App und dann hüpfst du sofort in den Springboard an die Stelle, wo die App runtergeladen wird. Du kannst nichts tun, bis die App fertig geladen ist, sondern du lädst halt jetzt die App an der Stelle und kriegst einen Progressbar angezeigt im Icon. Das ist, was ich schon mal viel angenehmer finde, und danach kannst du auch öffnen drücken, um dann trotzdem noch die App zu starten. Aber darüber hinaus haben sie natürlich auch andere Dinge geändert, wie zum Beispiel die Suche. Und da gibt es eine ganz komische Entscheidung: wenn du mit der Suche nicht den App-Namen irgendwie so direkt verwendet hast, dann ist der erste Screen der Suche die Information, dass du jetzt suchst für diesen Begriff. Und das erste Suchergebnis ist einen Swipe weg entfernt. Also totale Katastrophe. Ich weiß nicht, wer da sich irgendwas dabei gedacht hat. Also es ist auch teilweise, also gerade das Suchen ist so eins meiner Hass-Features an dem Ding. Wobei, also es tut sich was. Ja? Also ich habe jetzt gerade nochmal nach Lost Cities gesucht und das war halt so, dass Lost Cities irgendwie Hit 5 war, wenn du nach Lost Cities gesucht hast. Okay. Mittlerweile ist es bei mir Hit 1. Keine Ahnung, ob das damit zu tun hat, dass ich irgendwie ein bisschen analysiert wurde und er weiß, wenn ich danach suche, dann will ich das als erstes sehen, oder ob da irgendwie intern was gedreht wurde. Es war auf jeden Fall lange so, dass du zuerst irgendwie Sachen bekommen hast, die überhaupt nicht das waren, was du gesucht hast, und dann erst irgendwie was anderes. Also dann erst, was du gesucht hast eigentlich. Und ich weiß nicht, hast du diesen App Genius auch schon mal ausprobiert? Der ist ja auch noch neu auf dem Telefon, oder? Ja, ich habe da schon mal was gedrückt und er hat mir auch was vorgeschlagen, was ganz spaßig war. Es war nicht ganz so schlimm wie vorher. Ich meine, Genius für Apps gab es schon länger. Ich habe es nie benutzt. Ja. Aber ich hatte so ein, zwei Vorschläge, die fand ich eigentlich ganz nett bekommen zu haben. Also für mich ist da jetzt nichts dabei, wo ich sage so, hey, davon habe ich jetzt entweder noch nicht gehört oder ich finde es überhaupt interessant. CEO Manager Free, nicht interessiert. Ja. Ja, und wo er halt auch immer noch komplett scheitert, ist es in den Einstellungen zu suchen. Den Einstellungen zu suchen? Aber nicht im App Store jetzt, meinst du? Wir sind ja in der App Store-Suche gewesen. Ach so. Die okay. Allgemeine Suche hat sich auch verändert mit iOS 6. Wobei ich würde jetzt erstmal noch im App Store bleiben wollen, ja, weil da hat sich ja so viel getan. Jo, ja. Macht ja nichts. Abstürzen tut mir der App Store auch öfter mal. Mhm. So. Ja, abstürzen tut er mir eigentlich jetzt nicht so oft. Ja, also ich finde das neue Layout jetzt nicht wesentlich besser als das alte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es ist halt anders. Ich habe irgendwie schneller Zugriff auf die Screenshots, was so ein kleiner Vorteil ist, gefühlt. Und die Reviews sind irgendwie einen Tab weit weg. So, die muss man nicht sehen, wenn man sie nicht sehen will. Das ist für mich auch ein Vorteil. Aber ansonsten finde ich dieses Layout jetzt nicht so wesentlich viel besser als das alte. So, es gibt ein Feature, das diesen neuen App Store für mich halt irgendwie tausendmal besser macht als den alten. Und das ist der simple Fakt, dass ich nicht ständig mein Passwort eingeben muss. Das haben sie geändert, das stimmt. Also man muss viel seltener sein Passwort eingeben, so in iOS 6 für Update von Software. Verkaufen, glaube ich, muss man trotzdem. Ja, verkaufen muss immer. Aber zumindest Updates gehen irgendwie so durch. Und was war noch? Jetzt war es eigentlich dann, oder? Ja, ich glaube, ich habe so das Gefühl, der Lease für jetzt musst du nochmal dein Passwort eingeben beim Kaufen, der ist so ein bisschen länger, das kann ich mir einbilden. Okay. Also, aber dieses Updaten ist halt in der Tat so das Hauptding. Ich muss jetzt irgendwie nicht mehr 100-mal mein Passwort eingeben, wenn ich update, sondern eigentlich gar nicht mehr. Und das ist schon bestimmt total unsicher, aber halt irgendwie auch total praktisch. Sachen, die ich gut finde auch, ist, wenn man auf eine App geht, kann man vorherige Aktualisierungen angucken und sieht die komplette Release-Notes-Historie auch auf dem Telefon. Das war vorher, glaube ich, im App Store. In iTunes, glaube ich, irgendwie ersichtlich mit ein bisschen umständlicher Klickerei, ja, wenn überhaupt. Und jetzt ist es halt wirklich was man nachgucken kann. An sich macht das Layout natürlich einen großen Unterschied, weil eigentlich auch in den ganzen redaktionell bearbeiteten Inhalten hast du halt jetzt die Situation, dass du halt bis zu 4 Apps siehst in den ganzen Kategorien und Highlights. Das heißt, die ersten 4 sind so sichtbar, die ersten 3 ganz, die vierte so ein bisschen angeschnitten, ja. Und da musst du seitlich durchscrollen. Das heißt, eigentlich, dass du so eine Liste wirklich mal dann noch recht viel weiter verfolgst, kannst du machen mit alle Anzeigen, kannst du es nochmal so geben lassen wie vorher, aber es macht jetzt noch mehr Fokus auf die ersten 4, finde ich. So, ich weiß noch nicht genau, was das dann auf Dauer bewirkt. Ja. Also gerade bei den Charts, wenn du gehst, dann hast du halt gekauft, gerade so ein Umsatzstärkste und siehst halt einfach so die ersten 4 von den ganzen Kategorien. Bei Gratis ist es, wer hätte es gedacht, Podcasts, meine Freunde, iTunes U und mein iPhone. Wobei hier, also selbst im US-Store hat die Podcast-App nur 1,5 Sterne. Aber sie ist long jetzt. Ja. Kann aber immer noch keine Kapitelmarken, zumindest unsere nicht. Und man kann sie auf Facebook liken. Yay. Man kann App-Support fragen. Ja. Naja. Aber, Der neue Store. Das ist ja frustrierend, die Kauf-Apps. WhatsApp und Emojis, so, die in iOS 6 eh dann dabei sind. Das ist doch immer frustrierend, diese Listen. Ja, sorry. Nun ja, genau, das war der App Store. Dann können wir jetzt irgendwie diese Safari-Geschichte vielleicht noch anreißen, wo wir gerade vorher drüber gesprungen sind. Offline-Reading mit Safari geht jetzt, habe ich noch gar nicht mitbekommen. Ja, endlich. Ja, genau. Deswegen wollte ich es unbedingt auch heute nochmal sagen, weil man es vergisst. Also wenn ich was in die Leseliste tue, dann lädt er mir das auch einfach gleich mit runter. Ach, das ist schon drin. Ich habe das heute im Zug genutzt und war sehr angetan. Ja, weil das war eigentlich immer das Nervigste. Mein Gott, Safari lädt die Webseite und dann gehe ich mal in eine andere App und dann war der Speicher zwischendurch voll und dann ist es weg. Mhm. Und das ist halt jetzt nicht mehr der Fall. Ich kann es einfach in die Leseliste packen, er lädt es im Hintergrund runter und ich kann später lesen. Okay. Großartig. Ich habe diese Funktion noch nie benutzt. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt benutzen werde. Aber es wäre natürlich an sich schön. Ich glaube, ich werde sie benutzen, weil es jetzt halt so integriert ist. Ich muss das eine extra App dafür und sowas würde ich nicht benutzen. Was ich deutlich merke, ist, dass ich die Cloud Tabs massiv benutze. So, was habe ich offen gelassen auf dem Browser? Also jetzt von hier zum Beispiel vom Büro zu hier hin wirklich die Shownotes einfach wieder aufgemacht, ohne dass ich was tippen muss. Hm. Und ich habe auch zu Hause auf meinen Rechnern halt einfach Webseiten offen, nur damit ich sie hier im Bookmark habe, weil die 8 Screens halt irgendwie nicht ausreichen. So. Das finde ich sehr praktisch. Mag ja, ich. Das ist in der Tat eine sehr schöne Sache. Swipe down to refresh? Mhm. Naja, also bei E-Mail, und so jetzt? E-Mail kannst du halt jetzt refreshen, indem du runterziehst. Und da gibt es eine wunderschöne Animation, die das so amöbig ist, so ist. Die so amöbig ist. Und ich glaube, ich habe einen halben Nachmittag damit verbracht, die auszulösen und war dann immer enttäuscht, als dann dieses Aktivitätsrad kam und die Animation weg war. Ich finde die ja schon ziemlich hässlich. Die ist total hässlich, aber sie ist so faszinierend, weil sie so gooey ist. Ich finde sie inzwischen weniger hässlich, wie ich sie damals fand. Und ich finde auch, dass sie von der Benutzung her jetzt so ist, dass sie auslöst, sobald man weit genug gezogen hat. Mhm. Finde ich eigentlich schöner als ohne. Ich hatte am Anfang ja eher so die Meinung, dass man nochmal abbrechen kann unterwegs, ist wichtiger. Aber dadurch, dass es ein Refresh ist wirklich und der Refresh ja dann auch nochmal Netzwerk-Traffic auslöst und irgendwann erst wieder ankommt, finde ich es eigentlich schon schick, dass er einfach auslöst ab einem gewissen Zeitpunkt. Weil auch wenn man noch länger den Finger draufhält und draggt, kann man trotzdem wird trotzdem schon geladen und deshalb ist die gefühlte Latenz, die das Netz eh so hat, ein bisschen besser. Okay. Hey, was ich halt merke, ist, wenn man es so benutzt, wie man es halt benutzt, ja, also dass man halt mal schnell runterzieht und das dann ist die Animation auch erträglich und nicht so schlimm. Aber wenn man halt das absichtlich halt irgendwie da dran rumnödelt und irgendwie hier so. Ja, ich finde es total faszinierend und eklig. Ja, ja, aber es ist, das ist, ja. Das gute eklig. Genau. not sure, ist das gute eklig. Ja, genau, der Sound fehlt. Das. Ja. Nun ja, das ist in der Tat jetzt ein Systemfeature und das wird man jetzt auch in mehr Apps dann im Zweifel sehen. Genau, die neue Music-App. Meine neue Music-App ist ja grün und hat 3 Streifen. Sie sehen sie ganz rechts unten. Ja, nicht Boo, weil ich habe mir jetzt irgendwie, also ich benutze jetzt nur noch Spotify, weil ich die eingebaute Music-App so scheiße finde in iOS 6. Naja, die Music App. Ich finde jetzt optisch finde ich sie einen kompletten Abgang vom bisherigen, weil sie halt jetzt hell ist anstatt dunkel und weil selektierte Buttons irgendwie orange sind. Mhm. Das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, geschmacksmäßig kann man sich da sehr gut drüber streiten, ob das jetzt hübsch ist oder nicht. Mhm. Aber was man sagen muss, finde ich, ist, dass sie gut funktioniert inzwischen. Ja, so diese ganze iTunes Match und Smart Playlists und wir synken irgendwas und wir spielen Zeug ab oder laden es im Hintergrund runter, das funktioniert jetzt auf einmal. Ich weiß nicht genau, ob das wirklich mit iOS 6 jetzt so passiert ist oder unterwegs mal und ich habe es mir jetzt erst wieder angeguckt. Ich bin auf alle Fälle inzwischen schon erfreut, dass ich die wieder benutzen kann. Also ich hatte ja so viele von diesen Hessi-Playlists von wegen die letzten 20 ungespielten, zuletzt datiert mit 35, was auch immer. Ihr könnt euch diese 24 Artikel von Hessi da mal durchlesen, wenn ihr das wollt, solange iTunes das noch unterstützt. Mal gucken, wie das wird in einem Monat. Ja. Aber die gehen jetzt auf alle Fälle alle und ich habe diese Playlists vermisst, weil ich habe die halt immer per Hand mal eingefroren, damit ich sie mit iTunes Match benutzen kann. Mhm. Und iTunes Match habe ich angemacht, weil ich nicht mehr irgendwie synken wollte am Device. Also ich muss aber sagen, gerade mit iTunes Match, ich finde, dass ich habe viel weniger Kontrolle darüber, was wo ist und was auf dem, was runterlädt und was irgendwie, was wann runterlädt. Ich habe immer, also ich habe mir damit halt schon massiv die Datenpläne kaputt geschossen, weil ich halt nicht mehr genau sehe, höre ich jetzt eigentlich gerade übers Netz oder nicht. Mhm. Und also ich habe den Eindruck, ich habe irgendwie weniger unter Kontrolle, wo meine Musik gerade ist und wo die im Zweifel Daten verbraucht. Und da ist mir so dieser halbautomatische Ansatz von Spotify, wo ich wirklich sagen kann, so, und das will ich jetzt offline haben und dann lädt das einmal runter und dann habe ich es offline, ist mir wesentlich sympathischer als dieses, ich mache das mal on demand und du siehst es gar nicht mehr so wirklich, wenn du nicht in den Settings einschaltest, dass du diese Cloud-Knöpfe haben willst. Also ich verstehe sie nicht mehr. Ich verstehe jetzt auch nicht, warum Hörbücher da noch drin sind und die Podcasts jetzt nicht mehr. Und wo sind die Videos jetzt? Die Videos sind schon länger in der Videos. Ja, aber wo sind die? Videos. Die App heißt Videos. Auf dem, die habe ich irgendwann vom Startscreen anscheinend drunter geworfen. Ja. Was ich ein bisschen seltsam finde, dass bei Videos natürlich dann die gekauften Musikvideos auch automatisch mit als Cloud-Geschichte mit drin sind. Total seltsam. Und auch als erstes, interessanterweise, und deine eigenen gesynkten weiter unten. Also echt? Die ist nach wie vor scheiße. Also bei mir sind die nicht als erstes. Bei mir waren erst Musik und dann der Rest. Okay, abgefahren. Aber vielleicht ist jetzt auch wieder anders. Keine Ahnung, ich habe noch nicht wieder fertig gesynkt mit dem Weißen. Ja, so. Und was zur Thematik passt, ich hatte ein lustiges Erlebnis jetzt auch vorgestern in der Familie, wo ich dann darauf hingewiesen wurde, hey, cool, man kann ja jetzt seine Freunde finden. Und wurde dann auf die Find My Friends App hingewiesen. Dann habe ich mir gedacht, hä, wie, das geht doch schon seit einem Jahr. Ja. Das liegt daran, dass das iPhone einem jetzt beim ersten Hochstarten sagt, lad doch mal alle Apps, die wir eigentlich auch gleich drauf laden könnten, extra runter. Und ja, also selbst die Podcast-App wird dir da nochmal aufs Brot geschmiert. Ja, finde ich total wichtig. Finde ich total wichtig, weil sonst lädt die halt keiner. Ja, gut, also man kann jetzt drüber streiten, was schlimmer ist. Ja, ich finde es schlimm, wenn 60% der Leute einfach keine Podcasts mehr hören, weil sie keine App dafür haben. Ja, also ich fand das schon auch gut. Ich meine, es kam auch bei mir trotzdem, obwohl ich natürlich durch den Sync die Apps auch wieder alle geladen habe. Das hat mich genervt. Ich habe diesen Screen jetzt 5-mal gesehen oder so in den letzten Tagen mit der ganzen Updaterei, die ich so vor der Nase hatte. Aber an sich finde ich es gut. Ich finde beide Geschichten gut. Also die eine, dass die Apps Apps sind, die aus dem App Store geladen werden und es gratis Apps sind und nicht im System mit drin und deshalb am System-Update hängen. Und dass man sie so um die Ohren geschlagen bekommt. Charttechnisch finde ich sie bescheuert, dass sie auftauchen im App Store. Ja, weil das ist eigentlich eine Frechheit. Die Top 10 Free Apps sind halt jetzt alle von Apple. Genau. Mehr oder weniger. Und das wird auch noch eine Zeit lang so bleiben. Gut, das tut mir wenig leid, dass wenn die Top 10 Free Apps von Apple sind. Ja, stimmt auch wieder. Das sind diese ganzen, ich ziehe das Geld halt von hinten aus der Tasche, Apps. Aber ich sehe das kritisch, dass die Apps immer mehr aufgespaltet werden. Weil ich einfach mittlerweile unglaublich viele iPhone-Benutzer kenne, die das iPhone nicht kennen und die nicht so tief einsteigen. Und für die gibt's dann die Funktion halt nicht mehr, wenn es in der App ausgelagert wird. Ja. Ich habe jetzt gerade nochmal die Podcast-App runtergeladen und das ist so der Screen, der kommt, wenn du die neu aufmachst. Da ist in der Mitte ein weißes Viereck. In einer sonst dunklen App, in der drin steht, so, du kannst hier browsen. So, sieht irgendwie total seltsam aus. Naja. Naja, ich nutze nach wie vor Instacast. Ja, ich auch. Ich auch. Was wir noch kurz erwähnen können zu iOS 6, bevor wir dann zu einer längeren Betrachtung des Longphones übergehen. Es gibt ja sogar schon, selbst in Deutschland, Anwendungsfälle für, schieß mich tot, wie heißt das, Passbook. Oh, selbst in Deutschland? Was ist der selbst in Deutschland Teil war? Die Lufthansa-App kann schon ein Passbook. Ah, cool. Muss also ich gleich mal fliegen irgendwo hin. Was? Genau, wenn du jetzt irgendwo hinfliegst mal schnell, kannst du schon dein Bordticket mit der Lufthansa-App in dein Passbook reingedönsen. Also ich dachte irgendwie, dass Passbook in Deutschland nicht freigeschaltet ist oder so. Aber das ist gar nicht der Fall. Also man könnte jetzt einfach so eine Passbook-Anwendung basteln? Und ja, du musst noch nicht mal eine Anwendung basteln. Ja, also das ist an sich, ist es ja nur ein Datenblob, den du irgendwie signierst. Also nur ein JSON, das du signierst und den Rest kannst du dann machen, wie du willst. Das heißt, für die Mail verschicken. Nächste Open Mind könnte man dann eine Passbook-Sache machen. Ja, das da hält dich nicht dran auf. Für eure Facebook-Party auf der Theresienwiese. Ja. Oder auch für diese Subway-App eigentlich, was sie nicht gemacht hat, glaube ich. Aber das finde ich cool, wenn man das selber machen kann. Das ist ja dieses Konzept, was wir eigentlich uns auch ein bisschen gewünscht hatten bei den Social Networks, dass man da einfach dann selbst sich sozusagen registrieren kann. Genau, also du musst dich halt nur für eine Signing Identity quasi registrieren, dass du eben sicherstellst, dass es jetzt von dir kommt und so. Aber der Rest ist alles eine offene Schnittstelle. Das funktioniert alles über JSON. So. Das lässt ja hoffen. Ja, in Amerika ist es schon ein bisschen fortgeschrittener. Da kann ich glaube, die Target-App kann zum Beispiel schon Coupons, also Target ist ja so eine Supermarktkette im Prinzip. Mhm. Fandango kann Online-Tickets für Kinos schon. Also da kannst du schon Kinoticket wäre natürlich auch geil. Kinoticket schon benutzen. Und Fandango ist ja auch so wirklich das System, das dann mehr oder weniger alle großen Kinos benutzen. Das funktioniert auch alles soweit schon. Also ich habe gerade von Nevin gelesen, der meinte so, hier, ich habe das gerade mal ausprobiert, ist jetzt nicht viel anders als über die Fandango-App an sich, aber funktioniert halt auch. Okay. Apropos Kino, also ich weiß nicht, ich wollte hier mal Kinoprogramm in München. Tja, da hören Sie nichts. Da habe ich so ein bisschen das Problem, dass Siri im Moment auf meinem iPhone wohl einfach noch nicht funktioniert. Das ist schade. Weil an sich Kinoprogramm hat sie schon mal verstanden. Und ich war in Ulm. In Ulm hat sie keine Daten gehabt, was so ein bisschen schade war. Kinoprogramm in München. Ja, passiert gerade ganz wenig. Also Kinoprogramm habe ich jetzt mittlerweile mal geschafft. Das hat mir dann Kinos in München habe ich geschafft. Dann hat er mir Kinos gezeigt. Was total aussichtslos ist, einen Kinotitel zu nennen und dann zu fragen, also, wann der läuft. Ich glaube, Siri ist gerade down, weil bei mir passiert da auch nichts gerade. So. Okay. Naja, noch was, worüber man schimpfen kann an der Stelle. Fußball heute. Das sind noch die wesentlichen Informationen. Ja, und um mal thematisch abzuschweifen, ich habe versucht, also klar konnte Apple nicht damit rechnen, dass Greuther Fürth in die erste Liga aufsteigt, aber den Namen versteht er halt einfach nicht, wenn man danach fragt. Tja. Siri ist down, was wiederum echt scheiße ist, weil also dieses Problem, dass Siri so ein zentraler Service ist, der dann irgendwie für alle down ist und dass man kein Feedback bekommt. Ja? Also wir haben jetzt wirklich so ich glaube, ich habe es vorher auch probiert, so ungefähr so fast eine Minute lang, bis er dann sagt, oh, ich kann leider gerade keine Anfragen beantworten. Ja. Scheiße. Ja, dann findet zumindest das vorher raus und sag mir das schnell. Geht nicht, Siri. Tipp irgendwas. Ja. So, das ist echt nervig. Ja, aber angeblich sollte es ja alles gehen irgendwie. Es sollte Kinoprogramm gehen zumindest. Ja, und ich habe auch schon funktionierendes Kinoprogramm in Deutschland gesehen. Einmal kurz. Aber ich weiß nicht, ob es regelmäßig funktioniert und wie gut dann. Naja, ja. Also jetzt ist halt gerade, alle haben ihre neuen iPhones und benutzen jetzt zur Auswahl mal Siri. Ja, und wenn Siri benutzt wird, dann ist es halt down. Ja, aber das Schöne wäre eigentlich, dass jetzt dann dieser Lastpeak, wenn der wirklich dazu führen würde, dass Siri mal so gebaut wird, dass es den aushält danach. Dann kann man Siri wirklich benutzen, wenn es keiner mehr benutzen will. Ich habe meine Zweifel. Also nach einem italienischen Restaurant kannst du auch fragen, was ein Falafel ist, weiß er nicht. Tja. Ja. Gut, so viel zu iOS 6 im Prinzip. Außer ihr habt noch irgendwie ganz dringend was anzumerken. Ganz dringende Lieblingsfeatures. Nee. Oder? Dann zum Longphone, das iPhone 5. Es wurde unglaublich viel davon verkauft natürlich. Irgendwie alles ist super und irgendwie Millionen und Gedönse und die Lieferzeit ist jetzt schon auf astronomisches Datum hier einfügen. Genau, und alles ist wie immer im Prinzip. Das zu den Verkaufszahlen. Zum Gerät selber, dieses Bund, das macht schon viel aus. Das haben wir ja gerade gesagt schon. Mhm. Also das ist für mich so der wesentlichste Unterschied eigentlich. So, dass es bunt ist. Bunt und lang. Bunt und lang. Die Länge, ich weiß nicht, man gewöhnt sich, glaube ich, dran. Es ist gerade so okay, ja, aber es ist schon, also gerade die erste Reihe, wenn ich in die erste Reihe oben tippen will, während das auf meinem kleinen Finger aufliegt, dann muss ich das Gerät schon so ein bisschen neigen, damit das funktioniert. Und so, Also das ist für mich eigentlich so der Kernpunkt, der mich im Moment an lang stört, dass mein Daumen nicht genügend Geschicklichkeit hat, um im oberen Bereich klarzukommen. Gut, also was zu treffen, an sich zu treffen geht. Es ist ein bisschen anstrengend, aber ich treffe weit schlechter, als ich es jetzt davor getan habe. Und es ist ja viel UI im oberen Bereich. Also oben links ist immer das Zurück bei den Standard-UIs, oben rechts ist immer okay, Enable, sonst irgendwas. Und ganz oben die Statusleiste ist ja der Scroll-to-Top, auch, den man auch gerne benutzt. Und alle diese Geschichten sind so ein bisschen schwieriger zu erreichen jetzt. Das nervt ein wenig. Ja. Ja. Das ist schon so. Ergonomisch fand ich jetzt die andere Länge besser. Inhaltlich mit angucken hätte ich gern die hier. Also es ist schon ein Kompromiss, den man eingehen will vielleicht, aber er ist jetzt nicht so klar wie vorher. Vorher war klar, die Größe vorher war so von der Bedienung her optimal, fand ich. Also ich mache mir so ein bisschen Sorgen, dass ich jetzt eben weg davon komme, den kleinen Finger unten so Katana-mäßig als Stütze zu benutzen. Und halt sage so, dann nehme ich es halt so in die Hand, dass ich das unten so ein bisschen rausragt quasi. Was einerseits dazu führt, dass ich dann unten mich auch so ein bisschen verrenken muss, aber insgesamt einen besseren Zugriff auf die ganze Fläche habe. Was aber im negativen Effekt dazu führt, dass es einfach nicht mehr so gut in der Hand ist und viel leichter runterfällt im Zweifel. Aber dafür ist es so leicht, es fliegt ja langsam so zu Boden. Genau, das wiegt dann so runter und dann ist auch alles gut. Aber das mit dem kleinen Finger finde ich einen guten Punkt, nämlich der Audioanschluss ist jetzt links unten und nicht mehr links oben. Das ist richtig. Und der kleine Finger und der Audioanschluss, die machen bei mir auch irgend so eine, also wenn es angeschlossen ist, versuch da nochmal extra Grip an diesem Telefon zu bekommen, was sich komisch anfühlt. Also das ist irgendwie so, es fühlt sich nicht so dolle an, dass es links unten rauskommt, anstatt links oben. Und was ich gemerkt habe bei so Apps, die auch seitlich jetzt angezeigt werden, wie zum Beispiel Carcassonne, ist meine Standardhaltung jetzt die andere Richtung, weil ich brauche, dass links oben das Audio rausgeht. Weil das ist so von der Haltung her ansonsten nämlich nervig. Ja, wenn du jetzt die Default seitliche Orientierung, was ja eigentlich links rumgedreht war, benutzt und einen Kopfhörer angesteckt hast, dann hast du halt genau da, wo deine rechte Hand dieses Telefon greift, unten diesen Kopfhörerstecker am pieksen. Und das ist halt nervig. Ich meine, es ist eine einfache Lösung, du kannst einfach einmal umdrehen. Das Problem ist, dass es immer noch Apps gibt, die nicht umdrehen können und dass es auf dem iPhone immer noch nicht geschafft haben, uns als Entwickler die Möglichkeit zu geben, in der gewünschten Umdrehung zu starten, wenn die Umdrehung schon da ist. Das ist wirklich so, du kannst entweder rechts rum oder links rum starten deine App und dann dreht sie sich, sobald sie startet. Aber du kannst nicht gleich Gerät starten. Das heißt, dieser Homescreen wird dir immer angezeigt in der Orientierung, die du fest einbrennen musst, was ich ein bisschen gaga finde. Nicht nur ein bisschen. Ziemlich geil sogar. Jo. Was mir noch positiv auffällt, ist die Kamera, ganz eindeutig. Also das ist jetzt in der Tat wirklich so, ich drücke den Kamera-Button und das geht viel schneller als vorher. Also das macht Spaß. Du meinst jetzt, während die Kamera-App schon läuft und du dann Kamerafotos schießt, oder meinst du so überhaupt? Überhaupt. Also auch die Start-up-Zeit quasi. Und so das mit dem, wenn die Kamera schon läuft, ja, da kann ich ja in der Tat jetzt, das habe ich ja noch gar nicht ausprobiert, das ist ja übel. Also das ist echt krass. Also was du kriegst praktisch so schnell, wie du diesen Software-Button drücken kannst, so schnell kommen die Fotos auch raus. Ja, also das ist definitiv so. Sobald sie mal läuft. Aber ich finde, bis sie läuft, bis sie läuft, dauert immer noch eigentlich so ein Hauch zu lang. Ein Hauch zu lang, aber es geht schon wesentlich schneller als auf dem alten Phone, finde ich. Ja, das macht echt Fotos so schnell, wie man hier drücken kann. Das ist so ganz schlimm. Fotostream, schnell löschen, nicht, dass die alle gesynkt werden jetzt und der Stream jetzt abbricht. Und haben so, wir noch? So funktionstechnisch, habt ihr darüber schon gesprochen? Noch nicht bisher? Über die neuen Kamerafunktionen? Stimmt, das ist ja im Prinzip noch iOS 6 Sache, so Panorama und so. Haben wir, glaube ich, letzte Woche, also in der letzten Sendung schon mal kurz angeschnitten. Also Panorama finde ich echt gut, dass das jetzt ein eingebautes Feature ist, weil das ist keine Hauptfunktion, aber es ist toll, das zu haben. Ich benutze sowas super gerne, wenn ich mich an einen Ort erinnern will. Zum Beispiel, wie sah es aus, als ich in der Wohnung gewohnt habe? Und dann halt mal eine Panoramaaufnahme dazwischen machen. Und da bin ich sehr froh um die Funktion. Was ich ein bisschen, das ist bei euren Phones sicherlich anders, weil die neu sind, anstrengend finde, ist dieses Interface oben, unten richtig kippen. Weil ich weiß nicht, in welche Richtung ich es kippen muss, wenn der Pfeil zu weit abweicht. Ja. Und er weicht sehr schnell ab, wenn man nicht schnell genug zieht. Das geht mir auch so. Ich hätte gerne den Pfeil gehabt, dass der mir... Also dass mir eine Ansage macht, soll ich nach vorne, also von mir weg oder zu mir hinkippen. Ja. Und das als Feedback, weil ich, wenn ich korrigiere ich meistens in die falsche Richtung zuerst. Ja, ich auch. Ja, das in der Tat. Aber was ich feststelle, ist, was ein Unterschied zum alten Telefon ist, auf dem neuen kommen tatsächlich rechteckige Panoramas raus. Egal, also wenn du dich so in einem gewissen Parameterfeld zumindest bewegst, was das Kippen angeht. Während du auf dem alten Gerät schon diese ausgefransten Ränder hast, selbst wenn du nur ein bisschen wackelst. Da scheint wohl intern halt irgendwie mehr Auflösung da zu sein, dass sie da automatisch gucken können hier, was sie auf dem anderen nicht machen. Also ich glaube ja, dass sie auch insgesamt bei den Panoramas ein bisschen mehr Auflösung haben. Ich habe noch jetzt nicht keine super Daten davon. Hm. Also ich habe schon probiert, vorher Panoramas zu machen. Stimmt, die könnte ich ja eigentlich auch angucken. Und nachher welche? Ja, die nehmen viel mehr Auflösung her. Ja, viel mehr Höhenauflösung an der Stelle. Also eigentlich ist es die komplette iPhone-Höhe, so von den Pixeln her, so 1000, was ist es? 1300, I don't know. Auf alle Fälle viel mehr Höheninformationen an der Stelle. Und ich denke auch, dass der Sensor das einfach besser kann, gleichzeitig Video anzeigen und Zeug aufnehmen, weil das ist auch ein neues Feature von der Kamera, die nur auf dem iPhone 5 jetzt geht. Du kannst, während du Videoaufnahmen machst, auch Stillfotos in voller Auflösung rausziehen. Ja. Und das ist wirklich eine schöne Funktion. Also gerade bei so Family-Geschichten, Kindergeburtstagen und so weiter, wo du eigentlich filmen willst, weil du vielleicht was zum Schneiden haben willst und dann aus diesen Momenten ein Foto rausziehen, gleichzeitig auch noch super Funktion. Ja, finde ich echt schön. Wie ist die Videostabilisierung? Weil ich habe jetzt erst gelernt, dass meins auch schon eine Videostabilisierung hat, was ich nicht so gesehen habe meistens. Ja, sie stabilisiert. Was willst du? Das ist ganz okay eigentlich so. Also ich habe schon schlechtere Videostabilisierung gesehen. Habe ich auch gesehen. Also ich habe ein bisschen mit dem Autotelefon, beim Autofahren eine Aufnahme gemacht und das Auto hatte so eine Grundvibration. Ja. Die Grundvibration hat es nicht so gut rausstabilisiert, also die kam halt immer irgendwann mal wieder durch. Aber so ein Schwenk oder sowas, den macht er eigentlich recht smooth. Ja, und da macht er jetzt immer ein bisschen besser. Ich habe es in der Hand und ich kann meine Hand halt so semi-ruhig halten, das gleicht das schon zumindest relativ gut aus. Und auch interessant, dass wir, was neu ist, dadurch, dass es jetzt wirklich 16:9 ist, wenn du Videoaufnahmen machst, hast du jetzt nicht mehr diesen Hin- und Her-Option zwischen Doppeltap und du siehst das komplette Bild oder du siehst das ganze Ding im Fullscreen, sondern die ganze UI ist ein Overlay auf dem Bild und du hast wirklich so diesen Kamera-Look eher, so dass du wirklich so den kompletten Bereich siehst, immer wenn du was aufnimmst. Das finde ich schon auch insgesamt echt schön gelöst und du kannst halt auch noch deine Exposure-Sachen fixieren. Wie war das mit Gesichtserkennung? Nee. Doch, Gesichtserkennung macht das ja auch. Ja, aber du kannst irgendwie so Exposure-Lock machen an der Stelle. Autofocus-Lock auf dein Gesicht zum Beispiel. Und dann kann ich jetzt auch die blind hier rausnehmen. Ja, das geht alles gut. Autofocus-Lock. Ja, und auch Belichtungs-Lock kann man anmachen, muss man wieder ausmachen. Genauso wie in der Kamera, so ist auch so ein Feature, das man nicht so kennt. Aber an sich schön. Wo mir gerade auffällt, dass wir jetzt über die Kamera reden und ich gerade hier das Panorama, das ich von euch gemacht habe, in meinen Fotostream geworfen habe, meinen Gescherten, ist mir aufgefallen, dass wir über das Killer-Feeature von iOS 6, zumindest aus eurer Sicht, glaube ich, noch gar nicht geredet haben, nämlich die gescherten Fotostreams. Ihr seid ja fleißig. Ja, definitiv. Also wir haben ja hier im Büro, für alle, die es noch nicht gehört haben, so ein kleines Programm, das heißt Retinoblaster, mit dem wir uns gegenseitig so Fotos um die Ohren hauen können, die wir im Internet finden oder die wir lustig finden oder die sinnvollerweise ein Mockup von irgendwas sind, was wir programmieren wollen. Ja, ja. Also dafür war es eigentlich gedacht, aber es ist doch mehr Amüsement geworden mit der Zeit. Und jetzt kann man sowas auch im kleinen Kreise machen mit Fotosharing. Also mit den gescherten Fotostreams. Und das, finde ich, ist extrem gut gelöst worden. Also was sind gescherte Fotostreams? Dein iCloud-Account hat ja bisher, wenn du Fotostream anmachst, einfach automatisch alles, was du so importiert hast in iPhoto oder in der Kamera im Telefon direkt gemacht hast, in den Fotostream gehauen. Und Fotostream ist so 1000 Bilder, die zuletzt gemachten 1000 Bilder. Genau, also das war nur für dich sichtbar. Das waren deine quasi auf allen Geräten konsolidiert deine Fotos, deine letzten 1000, eben für deinen eigenen Datenaustauschbedarf. Genau. Und was jetzt hinzukommt, ist, dass du beliebig viele, glaube ich sogar, Fotostreams machen kannst und Shared-Fotostreams machen kannst. Und ein Shared-Fotostream ist im Endeffekt einfach nur eine Bildergalerie. Ja? Mit einem Autor. Also genau. Du hast deine und du hast Leute, die du zu denen einladen kannst und andere können dich zu ihren einladen, aber es gibt nicht so, dass zwei Leute gleichzeitig denselben Fotostream befüttern. Hm. So, das ist so das, die Systematik. Aber was andere machen können, ist sowohl Fotos mögen, ja, so einen Like-Button haben sie eingeführt, als auch kommentieren. Und das geht auch schön mit Apple Push-Kram durch die Gegend. Also wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin, ein Foto mache und mal hier der Belegschaft Bescheid geben will, was Sache ist, dann mache ich da einen kurzen Kommentar dazu und dann kriegen die alle so eine Push-Nachricht, die jetzt diesen Stream genau. abonniert haben. Und was sie schön gelöst haben, finde ich auch, du kannst auch so einen Fotostream eine Webansicht aktivieren, dann kannst du auch praktisch mit beliebigen Leuten das machen. Genau. Mhm. Also das ist schon großartig, auch wie leicht es ist, einfach ein Foto zu in so einen Fotostream reinzupushen. Mhm. Was ich auch gut finde, ist, wie du, dass es gepusht wird, dass ich es also so mitkriege. Was mir aber leider gar nicht gefällt, ist der Zugriff über in der Foto-App auf die Fotostreams. Ja. Finde ich sehr unübersichtlich, sehr umständlich und auch schwierig immer zu sehen, wo es jetzt wirklich was Neues gewesen und zwischen verschiedenen Streams zu wechseln. Da hätte ich mir ein anderes Interface gewünscht. Das stimmt. Also gerade so, wenn du irgendwie eine Notification bekommst, irgendwie hier ein neues Bild von im Dominik's Retino-Stream oder was auch immer, dann musst du da immer von Hand auch hin navigieren, selbst wenn du die Notification antappst, weil die macht nichts, wenn du sie antappst. Also das ist so ein bisschen... Hä? Also bei mir macht die... Bei mir macht die genau das. Also wenn ich im Lockscreen bin, dann geht das nicht. Also bei mir geht es. Okay. Also bei mir geht die Notification führt mich genau zu dem Foto in dem Fotostream. Okay. Und innerhalb des Fotostreams finde ich es jetzt auch nicht so unangenehm, wie Marcel gerade beschrieben hat, weil du hast halt so eine Ebene, das sind die Streams. Und wenn du reingehst, dann hast du dann den Stream jeweils. Da steht dann bei dem Zeug, was neu ist, so ein kleiner Badge mit neu. Hm. Die leider nicht so doll updated. Also da steht 5 neu bei mir zum Beispiel. Und dann habe ich alles einmal angeguckt, gehe wieder raus und es ist immer noch 5 neu. Also das ja, aber allein dieses Rausgehen, das kostet dich auch wieder 3-4 Klicks. Innerhalb eines Streams zu blättern, das ist schön. Mhm. Aber ich hätte gern Zugriff, zwischen den Streams zu wechseln schnell. Smart Photo Streams. Ja. Was mir gerade noch einfällt, habt ihr euch die iPhoto-Updates und das Aperture-Update schon angeguckt? Weil es wäre interessant, ob du auch von iPhoto aus in einen Shared-Fotostream schreiben kannst als Autor. Ja, kannst du. Habe ich schon gemacht. Und auch per Apple-Script? Das weiß ich nicht. Das wäre nämlich ein interessantes Feature für mich. Okay, ich verstehe. Also ich habe es probiert zumindest und ich kann mich nicht erinnern, dass es nicht funktioniert hätte. Mhm. Ich habe es nicht lange probiert. Also ich habe hauptsächlich geguckt, ob man es benutzen kann und die Fotos wieder rausziehen. Mhm. Das geht. Also nach den Updates muss man noch einen Fotostream aktivieren auf den Geräten. Also musste ich zumindest wieder, aber das ist ja immer so eine Frage, ob das irgendwie ein iCloud-Setting ist oder wie auch immer. Und dann hat man in iPhoto genau dieselbe Funktionalität. Also man kann kommentieren, geht auf alle Fälle an der Stelle. Und ich denke auch Bilder hinzufügen. Also ich spreche da nichts dagegen. Wenn du das automatisch machen kannst, ist natürlich schöne Features. Also ein anderes Killer-Feature für mich an der Stelle vom Fotostream ist auch, dass der Shared-Fotostream auch funktioniert, wenn du unterwegs bist. Also der normale Fotostream synkt sich ja nur, wenn du im WLAN bist. Stimmt. Als Standardoption. Aber wenn du dann praktisch was in einem Shared-Fotostream postest, mehr oder weniger, von unterwegs, dann geht es auch von unterwegs aus und es ist die volle Auflösung von dem Bild. Also du kannst dann auch ausgewählte Fotos von unterwegs schnell an den Mann oder die Frau bringen. Also der Witz dran ist, dass sie damit, also dass sie noch nie so nahe an ein soziales Netzwerk gekommen sind, wie mit diesen Shared-Fotos. Stimmt, weil es gibt ja auch noch Kommentare und so. Und, also ohne, dass sie das kommuniziert haben. Das ist schon eigentlich Instagram ohne Instagram. So. Ja. Und es zeigt einmal wieder, wie unglaublich anstrengend es ist, irgendwelche Daten auf den Computer oder vom Computer zu bringen. Also mal ein Bild, einfach ein Bild rüber zu schieben oder so, nervt halt immer noch. Ja. Was ich jetzt noch in unserer Liste sehe, wo wir noch nicht drüber geredet haben, ist, wenn ich jetzt so ein Gerät neu habe, und das muss jetzt gar nicht das iPhone 5 sein, aber es bietet sich halt jetzt als Themenaufhänger ganz gut an. Was ist denn so die sinnvollste Backup-Strategie, um möglichst wenig Ärger zu haben und möglichst schnell wieder ein voll funktionsfähiges Gerät zu haben? Und du hast da so ein bisschen getestet. Ja, ich habe getestet, weil ich habe es ja jetzt eben zweimal gemacht, beziehungsweise dreimal, weil ich auch ein anderes Telefon umgezogen habe. Und Ja, es gibt so mehr oder weniger, es gibt verschiedene Auswahlen. So, die eine Auswahl ist, wenn du eh das Gerät möglichst alleine benutzt, dass du dein Backup in der iCloud hast. Das heißt, an sich sind alle Daten mal in der iCloud. Alle Daten ist dabei relativ. Ja, sind also die Daten, die gebackupt werden. Das sind in manchen Aspekten auch nicht alle Daten. Zum Beispiel bei Instacast sind es die Podcasts nicht, sondern nur deine Liste und die Metainformationen, aber nicht die Daten von dem Podcast selber. Also es kommt dann nicht wieder das identische Phone dabei raus, wenn man es updatet oder wenn man von diesem Backup restored. Und vor allem der größte Nachteil vom iCloud Backup ist, dass die Passwörter nicht mit restored. Das heißt, alle WLANs, die du besucht hast und alle E-Mail-Adressen und deren Passwörter werden nicht in der iCloud gespeichert. Das heißt, du musst alle Passwörter haben, um wieder auf dein Telefon zu kommen. Ansonsten geht das Restore vom iCloud Backup, finde ich wunderbar. Dauert halt so eine Ecke, also bei mir vor allem, weil ich halt ein 64 GB Telefon hatte mit auch entsprechend Apps komplett voll und 64 GB aus dem Netz laden, selbst wenn das Netz schnell ist. Dauert einfach. Ja, es dauert auch, wenn man es einfach über iTunes machen würde, aber es dauert übers Netz nochmal länger. Das wäre die andere Alternative. Du synkst an einem iTunes. Und wenn du an einem iTunes synkst oder nur das Backup machst und nicht synkst, dann hast du den Vorteil, wenn du dieses Backup verschlüsselst und nur dann, dass auch deine Passwörter da drin gespeichert werden. Das heißt, die kann man behalten. Der große Nachteil dabei ist, wenn du nicht das iPhone an sich synkst mit dem Gerät, das du da hast und auch nicht die Apps verwaltest von deinem iPhone mit dem iTunes, dass du wiederum keinerlei Apps aus dem Internet lädst. Also dass die Information, welche Apps auf deinem Gerät waren, die geht dann verloren. Du hast zwar natürlich über den iTunes Store Account Zugriff auf alle geladenen Apps und kannst dir die der Reihe nach wieder runterladen. Mhm. Und die Daten, die diese Apps hatten, die sind auf deinem Telefon. Mhm. Also es ist nicht so, dass die Daten weg sind, nur die Apps sind nicht da. Das heißt, wenn du irgendwie später Instacast einfach mal eine Woche später wieder drauflädst, dann hast du immer noch die Daten von Instacast drauf gehabt, von dem Backup. Aber die erst beim Runterladen der App kannst du zugreifen auf die Daten. Ja. Wenn du dann wiederum die App löscht, dann sind die Daten auch weg. Also das ist nicht so, dass das so ein Standardding ist. Und das ist halt die andere Variante. Ich würde jetzt bevorzugen für ein möglichst schnelles Backup, würde ich eigentlich über einen iTunes gehen, da verschlüsseltes Backup machen und dann die Apps verwalten. Das Problem ist, wenn man die Apps nicht standardmäßig auf einem iTunes verwaltet, dass in diesem Schritt auch die Apps erstmal weggesynkt werden. Und ich hatte Angst vor Datenverlust, deshalb habe ich es gar nicht ausprobiert in die Richtung. Und habe jetzt noch zweimal iCloud gemacht, weil ich beim ersten Mal iCloud eh schon die Passwörter alle neu eingegeben habe, die ich gebraucht habe. Bin aber jetzt praktisch insgesamt auf so einer semi-guten Lösung, ja, weil entweder Passwörter oder Apps, so ja, beides geht bei mir jetzt gerade nicht. Oder ich sync doch wieder mit einem Standgerät ständig und dann habe ich andere Nervigkeiten. Ja, ja, da gibt es mehrere Abwägungen zu machen, leider, aber an sich muss ich sagen, ist die Update-Experience ja schon total okay. Ja, also ich habe gestern Abend irgendwie um 12 noch das Ding aus dem Büro geholt, weil ich spät heimgekommen bin und das Wochenende unterwegs war. Und habe vorm Schlafengehen noch ein Telefon restored, dass es soweit eigentlich wieder benutzbar war. Mhm. Also das ist schon schön. Ja. Also wenn ich mir denke, so wenn ich meinen Mac neu einrichte, was ja der im Prinzip der unpersönlichere Computer ist an der Stelle, das dauert länger. Ja. Ja. Ja. Ja. Mhm. Ja, ähnlich. Anders. Also ich würde aktiv dauert es länger, also es ist ein bisschen mehr Aufwand, aber man muss ein bisschen weniger lang warten, also ich zumindest, glaube ich. Hm. Ja. Ja, aber es ist schon in Ordnung, aber das sind halt die Optionen, die ihr habt. Also wenn ihr ein iTunes habt, mit dem ihr die App synkt, dann bleibt dabei. Ja, das hat immer noch einen Wert, aber dann könnt ihr leichter umsteigen auf das nächste Gerät. Hm. Ja. Gut. Dann haben wir soweit? Oder du möchtest noch? Ja, ich wollte noch, weil wir es überhaupt nicht erwähnt haben, weil wir vorher noch beim sozialen Netzwerk und dem Fotostreams waren, einen Abgesang auf Ping singen. Oh. Mein Ping ist jetzt weg auf dem Telefon. Und stimmt, das Ping ist weg. Ping ist ganz weg ab 30. September angeblich laut Apple. Angeblich laut Apple, also wenn du dich im Ping auf dem Desktop mit iTunes dahin loggst, dann steht da am 30. September ist Ping vorbei. Hm. Wenn ihr noch Ping nutzen wollt, dann tut das schnell. Da sind tolle Informationen drin, das was andere gekauft haben an Musik. Hm. Und an die werden wir vielleicht mit iTunes 11 auch irgendwie rankommen, aber wahrscheinlich eher nicht. Aber ganz ehrlich, da finde ich so eine Strategie auch wesentlich klüger, einfach so ein Feature einzubauen und nicht zu sagen, das ist der heilige Gral der Social Networks. Ja. Ja, ja. Schade, aber irgendwie auch. Ich habe immer Musik gefunden auf Ping, wenn ich Musik apropos, finden wollte. Ich habe jetzt gerade das neue Twitter runtergeladen. Auf iPhone. Mhm. Und bei jedem Cancel-Button steht jetzt Follower-Anfrage abbrechen. Tja. Schön. Ja, dieses Twitter. Lass uns gar nicht erst anfangen, wir sind eh schon bei 1,20. Ja, genau. genau, aber wir haben heute wieder eine Rubrik, die sich wachsender Beliebtheit erfreut. Und dementsprechend auch an Konstanz in Sachen... Du meinst Beliebtheit bei mir? Die Trickkiste. Die Trickkiste, Marcells Trickkiste. Also eigentlich auch kein Jingle, der so... oder so, keine Ahnung. Eigentlich ist es ein Bug. Naja, vielleicht ist es auch ein Feature. Also man kann es auf jeden Fall für einen bestimmten Fall gut nutzen. Mhm. Wie ihr wisst, seit Mountain Lion kann man auf dem Desktop auch diktieren. Ja. Zweimal FN drücken. Kurz hintereinander und dann macht er das an. Dabei wird iTunes pausiert. Ja. Und der Trick ist halt einfach, damit kann man super Sachen transkribieren. Es ist zwar total idiotisch, weil du eh schon das Audio-File dann hast, wenn du einen Vortrag aufgenommen hast oder so und den dann einfach nachsprichst, aber eigentlich ist es auch ziemlich cool, weil du kannst einfach hören, so. Deutlich nach, also hören, eine Stelle, einen Satz, FN drücken, den Satz nachsprechen, der schreibt den auf und einfach weiterhören. Scheiße! Und du damit kannst du halt wahnsinnig schnell. Ja, ja, aber damit kannst du diktierst, genau. Transkriptieren. Ja. Und du hast auch viel, also von dem Vortrag weißt du dann echt alles auswendig, glaube ich. Es ist so, es ist ein Lerneffekt auch noch dabei. Nein, es ist einfach so, so transkribiert, also sich den Vortrag anhört und tippt, dann brauchst du eben auch immer diese Pausen. Mhm. Ja. Es gibt ja da sogar Fußpedale dafür, dass man das hinkriegt. Und das ist ein Weg, der relativ lässig so nebenbei funktioniert. Hast du schon mal die Variante probiert, FN, iPhone abspielen, wieder Pause übersetzen lassen, FN, iPhone abspielen, Pause übersetzen lassen? Also wenn die Sprachqualität vom Vortrag gut ist? Übersetzen lassen? Also transkribieren lassen, dass du nicht das Audio auf dem Desktop abspielst, sondern auf dem Telefon. Nein, das habe ich noch nicht. Das habe ich noch nicht probiert. Also ich traue es ihm auch nicht ganz zu. Und das große Problem bei der Diktatfunktion ist tatsächlich auch immer noch, dass er das Audio nicht zwischenspeichert, sondern wenn die Internetverbindung halt mal eine Millisekunde weg ist, dann ist das einfach im Nirvana. Ja, aber interessanter Trick so. Da muss ich auch mal ausprobieren. Das hört sich lustig an. Ja, das ist lustig. Also wenn Siri wieder geht, meinst du? Ich weiß ja, also vielleicht geht der Diktieren gerade und Siri geht nicht, keine Ahnung. Nun ja. Ich überlege gerade, ob wir sagen wir was zu Om? Jetzt müssen wir was zu Om sagen. Wir können ja was zu Om sagen, wenn die Videos da sind. Oh Gott, das ist ja noch... Ja, so wie letztes Jahr. Also wir können ja schon mal ankündigen, wir waren auf der Om, Open Mind. Genau. Eine durchaus... Piratik angehauchte, um dieses Wort mal semi-ironisch zu verwenden, Veranstaltung in Kassel, die alljährlich stattfindet, gilt so ein bisschen als eine Think-Tank-Veranstaltung so im gröberen Rahmen der Piratenpartei. Piraten mit Gästen. Ich war ja auch da, ich bin ein Pirat. Die zeichnet sich aus meiner Sicht vor allem dadurch aus, dass meine Timeline da interessante Vorträge hält. Mhm. Unter anderem hast du die Keynote gehalten, die gut war, wie auch schon letztes Jahr. Und es gab, ja. kann man jetzt natürlich noch nicht überprüfen, aber genau. ich denke... Bloß, weil der Mann das sagt. Ja. Aber die Videos kommen ja dann irgendwann. Genau, demnächst. Aber es gab auf jeden Fall interessante Vorträge. Ich musste leider mittendrin abhauen, frühzeitig. Aber das, was ich gesehen habe, hat mir auf jeden Fall Ja, also es gab großartige gemacht. Vorträge von Antje Schrupp zum Beispiel. Anatol Stevanovic hat einen sehr guten Vortrag gehalten. Die beiden meinte ich jetzt. Tante hat einen großartigen Vortrag gehalten, da warst du dann leider schon weg. Und aus dem Stegreif, also es waren auch sonst noch sehr viele gute, aber das waren so für mich die Highlights auf jeden Fall. Genau, also dass letztes Jahr die Videos so lange nicht kamen, war ja ein Unfall eher. Ich hoffe, also wenn wir Glück haben, ist es dieses Jahr auch besser. Ja. Und auch in besserer Qualität. Genau, wir behalten das im Auge und wenn die Videos dann da sind, dann reden wir nochmal ausführlicher darüber. Genau. Bis dahin kann man ja so zumindest mal auf dem Blog grob nachlesen, um was es ging. Ja, so viel ich weiß, wird es auch auf Telepolis wieder so ein Special geben, wo ein paar Vorträge auch schriftlich nachzulesen sind. Das wird auch noch passieren, stimmt. Ja, dann sei noch kurz erwähnt, es gibt jetzt frisch, zumindest seit letzter Woche, 10.8.2 macOS 10, dieses Betriebssystem für diese Geräte, die mittlerweile nur noch als Legacy zu bezeichnen sind. Und 10.8.2 ist ein schönes Update, weil es fixt nicht nur Bugs, und derer nämlich viele Security-relevante, sondern es bringt auch neue Features, unter anderem die lange versprochene Facebook-Integration. Die ist jetzt drin, aber nicht nur so als Developer-Preview, wie wir die schon irgendwie eine Zeit lang begurken, sondern jetzt offiziell und mit Notification Center-Integration und irgendwie jetzt Game Center auf dem Mac kann jetzt auch Spiele liken über Facebook und der ganze Kram. Also da ist jetzt irgendwie überall jetzt auch Facebook eingebaut. Und du kannst auch Achievements auf Facebook posten. Genau, genau. Also da ist jetzt überall Facebook drin. Und in iOS kann, übrigens auch. Ja, ja. Man kann aus dem Notification Center nicht nur twittern, sondern auch posten, wie das ja auf Facebook heißt. Das ist da alles drin. Ist aber gar nicht mein Lieblingsfeature. Mein absolutes Lieblingsfeature ist nämlich eins, das neu ist in iMessage oder Messages, wie es ja auf Mac und iOS mittlerweile heißt, oder? Das heißt ja gar nicht iMessage mehr. Naja, das Netzwerk heißt iMessage, die App heißt Messages. Genau. Ja, also da gibt es ein neues Feature und das ist großartig. Und das ist nämlich folgendes, du kannst jetzt von deinem Mac aus auch unter deiner Telefonnummer erstens versenden und zweitens empfangen. Mhm. Das bedeutet, ich kann jetzt hier so mit meinem Mac sagen, hier schreib mal eine SMS an den Dominik, also SMS in Anführungszeichen, weil das läuft dann über das iMessage-Netzwerk. Aber der Punkt ist, für dich sieht es dann genauso aus, als hätte ich dir diese SMS von meinem Telefon geschrieben. Und für mich sieht es auch genauso aus, weil mein Telefon das auch so anzeigt. Und wenn du darauf antwortest, dann kriege ich das sowohl an meinen Mac als auch an mein Telefon. Sprich, es funktioniert jetzt endlich so, wie es eigentlich von Anfang an immer schon funktionieren hätte sollen. Ja, genau. Also so diese Unified ID, die du so haben kannst, geht jetzt potenziell, wenn du deine Telefonnummer dafür benutzt. Das ist nach wie vor so, dass du einen Absender angeben kannst und musst auch. Ja. Und du kannst es auch nach wie vor auf die E-Mail-Adresse oder auf irgendeine der E-Mail-Adressen lassen. Aber jetzt Messages und FaceTime haben dieselbe. Genau. Und können eben auch die Telefonnummer auf dem Gerät. Wenn alles gut läuft, hast du dann so einen Chat-Stream, den du auf allen deinen Geräten in Sync hast. Was natürlich trotzdem wieder außen am Ruder läuft, ist, wenn du meine SMS verschickst aus Versehen zwischendurch, weil die kommt natürlich nicht irgendwie als iMessage an, weil es ja keine iMessage ist. Ja. Aber so grundsätzlich kann ich das auch nur begrüßen, dass man Cross-Device so schreiben kann. Und sie haben es auch hinbekommen, dass man praktisch, wenn man es gelesen hat, auf einem Device, es dann nicht in den anderen noch als Notification auftaucht. Also da haben sie irgendwie ordentlich Arbeit geleistet. Genau. Und ansonsten 10.8.2 ist, glaube ich, auch notwendig, wenn du die Shared Photo Streams benutzen willst. Ja. Weil die iCloud-Unterstützung da auch mit drin steckt irgendwo. Ja, vor allem, du kriegst die iPhoto und die Aperture-Updates hier nur, wenn du 10.8.2 installiert hast. Weil die 10.8.2 brauchen. Genau. Genau. So, und wahrscheinlich hat es technische Gründe. Ich denke aus mal. Gründen. Aus Gründen. Ja. Genau. An der Stelle leite ich dann auch abrupt über zu unserem Schluss, traditionellen Schlusssegment, dass da der Konsum ist und wo wir im Wesentlichen Dinge empfehlen, die man kaufen kann. Und ich möchte was empfehlen, was ich eigentlich schon vor 3 oder 4 Sendungen empfehlen hätte sollen und immer wieder vergessen habe. Nämlich mein absolutes Lieblingsspiel zurzeit. So, und das ist Super Hexagon. Super Hexagon! Super Hexagon. Super Hexagon ist ein großartiges, sehr simples Spiel. Ich mache das hier mal gerade, während ich rede, auf meinem Telefon, um komplett abgelenkt zu sein. Superhexagon, sagt die nette Dame dann auch, wenn man das startet. Und der Punkt ist, wenn man hier das aufmacht, kriegt man drei verschiedene Schwierigkeitsgrade erstmal präsentiert. Hard, harder und hardest. Und das ist dann auch Programm, weil was nämlich passiert ist, es wird einem ein Spielfeld angezeigt, das man entfernt als Tempest-ähnlich bezeichnen könnte. Das bedeutet, man sieht quasi so ein Hexagon in der Mitte mit eben Segmenten, die sternförmig, also nicht sternförmig, also die da quasi wegextrudieren von diesem Hexagon in alle Richtungen. Und auf diesen einzelnen Spielflächen, die quasi die Erweiterungen des Hexagons in der Mitte sind, kommen einem dann Hindernisse entgegen. Und Ziel des Spiels ist es jetzt, diesen Hindernissen auszuweichen, was vor allem dadurch erschwert wird, dass es unglaublich schnell ist, dass die Ausweichmöglichkeit unter Umständen sehr eng ist. Also da sind manchmal halt 5 von den 6 Flächen, auf die man ausweichen kann, sind einfach blockiert von Hindernissen. Und man muss halt gucken, dass man die richtige trifft. Und oft sind dann die richtigen auch in schneller Abfolge gegenüber voneinander und man muss eben mit links und rechts auf dem Display quasi so seine Spielfigur dahin steuern, dass sie ausweicht. Die Spielfigur ist ein kleines Dreieck an der Stelle. Und was die ganze Zeit noch schwerer macht, ist, dass das Ganze auch die ganze Zeit pulsiert, im Raum sich dreht, kippt, im Prinzip alles macht, dass einem schwindelig und schlecht wird und dass man desorientiert ist. Und das ist großartig. Es ist also so es großartig. Ist nichts für zarte Gemüter. Es ist nichts für zarte Gemüter. Es ist nichts für Leute, die hier so denken, ich möchte hier mal langsam ein bisschen rumspielen. Es ist nämlich auch, dadurch, dass es so schwer ist, wie man jetzt gerade schon gehört hat, ein sogenanntes Permadeath-Spiel. Sprich, man stirbt halt dauernd. Und das Tolle ist halt, du drückst einmal und dann geht's weiter. So. Ja, den Restart haben sie schnell gelöst. Das ist gut. Was mir ein bisschen auffällt noch in den Geschichten, die es noch schwieriger machen, man hat ja eigentlich dadurch, dass es ein Hexagon ist und die Hindernisse auch so hexagonförmig sind, es ist ja nicht so, dass die Hindernisse so beliebige Breiten haben, sondern die haben immer so eine komplette Seite dieses Hexagons. Genau. Eigentlich ja genau entsprechend 6 Positionen für dein Schiffchen. Ja. Du kannst dich aber auf diesen kompletten Bereich frei bewegen und deshalb ist es so, dass du wirklich sehr viel trainieren musst, um diese Lücken genau zu treffen, gerade wenn es stressiger ist. Also du kannst nur so ein bisschen in diesen Bereich reinfahren und wieder raus. Und das ist schon auch sehr nervig. Also man muss es schon mögen, dass man sich für so ein Spiel hintrainiert. Also wenn man so ein bisschen vor sich hinspielt, kann man so vielleicht mal 10 Sekunden oder sowas durchhalten, dann ist man schon recht gut. Und aber die Highscores sind ganz woanders. Ja, also in meinem Freundeskreis sind die Besten irgendwie bei 80 Sekunden, was den einfachen Modus angeht, also den Hard. Ich bin da irgendwie gerade bei 54, hänge ich so ein bisschen. Habe irgendwie vorgestern total übermüdet und leicht angetrunken irgendwie meinen Highscore überboten, was mich total irritiert, weil an sich ist das kein Spiel, das man irgendwie in so einem Zustand noch sinnvoll spielen kann. Aber vielleicht auch doch. Aber so es ist halt einfach, was ich gut finde an dem Spiel, ist, es hat eine sehr nachvollziehbare Progression, was ich werde besser angeht. Ja, also du spielst es und du merkst halt so, ich halte es gerade mal 5 Sekunden aus am Anfang. Ja, so und irgendwann hast du dann diese Muster, die da dir entgegenfliegen von den Hindernissen, so ein bisschen in Fleisch und Blut aufgenommen und kommst halt weiter und merkst so, oh, jetzt habe ich so im Mittel immer 20 Sekunden. Und irgendwann kommst du dann so in die Gefilde, wo du dann sagst so, hey geil, hier so immer um die 40, 50 Sekunden. Also du merkst halt wirklich, wie du besser wirst dabei und es ist halt irgendwie, es sieht auch beeindruckend aus, wenn man es spielt, finde ich. So, weil es ist halt einfach nicht mehr nachvollziehbar für andere Leute, die hier drauf gucken, was da gerade passiert. So. Ist der Parcours eigentlich immer gleich? Nee, oder? Nee, der Parcours ist immer zufallsbestimmt. So, es gibt so Versatzstücke, die dann gleich sind. Also es gibt zum Beispiel diese Spirale, wo du halt irgendwie in eine Richtung immer draufhalten musst, damit du rauskommst. Es gibt so dieses links-rechts Gedönse. Es gibt die Ringe, die sich gegenüberliegen, wo man immer 180 Grad genau erwischen muss. Also es gibt so Versatzstücke, die aber beliebig oft mit permutiert und randomisiert dir um die Ohren geworfen werden. Okay, aber es sei gemerkt, dieses Spiel ist ein Arschloch, wenn ihr es runter, also nicht bei uns dann beschweren, sondern beim Autor oder so. Ja, das oder einfach Autor, mal üben. Der Autor ist übrigens ein guter Punkt, weil den kennt man auch. Ich habe jetzt gerade den Namen vergessen, aber man kennt sein Erstlingswerk. Das ist nämlich Six Times the Letter We oder We. Mhm. Das war jetzt ein We zu viel. Was ja auch so ein Permadeath-Spiel ist. Jetzt muss ich pinkeln. Ja, was ja auch im Prinzip so ein Permadeath-Spiel ist, nur mit Jump'n'Run, wo du auch so verschiedene Screens hast, wo du eben eine Spielfigur im Prinzip bisschen Jump'n'Run-artig durch diesen Screen leitest, dadurch, dass du die Schwerkraft immer veränderst und er mal auf der Decke langläuft und dann wieder auf dem Boden und dann wieder auf der Decke und so halt den Hindernissen ausweichst. Dieses Permadeath, das ist so wahrscheinlich sein Ding, wie es aussieht, und das kann er auch gut, finde ich. Und wie es jetzt Super Hexagon vor allem auch dadurch so cool, dass es einen sehr schönen Chiptune hat, der als Hintergrundmusik halt sehr gut funktioniert und der bei Super Hexagon jetzt auch noch so ein bisschen Beatmania-Feeling reinbringt, weil es schon sehr auf die Musik gesynkt ist. Ja, also wenn du dich auf die Beats konzentrierst und in den richtigen Takten ausweichst, hilft dir das schon auch weiterzukommen. Also man hört in der Musik mehr oder weniger, wenn so ein so eine Barriere ankommt in der Mitte. So genau, also die Barriere ist auf den Takt von der Musik gesynkt, was halt hilft. Mhm. Terry Cavanaugh? Terry Cavanaugh, genau. Das so heißt er. Terry Cavanaugh. Ja. Genau, sei empfohlen. Ich finde das super. Ihr könnt mich auch gerne auf Game Center frienden und versuchen, meinen Highscore zu überbieten. So ein bisschen Ansporn schadet ja nicht. Du hast deine 500 noch nicht voll. Also alle, die sich wundern, dass sie bei mir nicht angenommen werden, meine 500 sind voll. Es ist mir zu... Ja, stimmt. Ich habe ja auch schon 400 irgendwas. Ich bin ja eigentlich vorsichtig, was Neue. Ja. Also ihr könnt es versuchen. Genau. Ob es da noch ankommt. Vielleicht gibt es ja auch demnächst ein Update, wo man Challenges verschicken kann. Keine Ahnung. Das ist ja noch nicht drin. Aber man kann sie ja außerhalb, wenn es Achievements gibt. Stimmt. Ja. Und Highscores kann man auch, glaube ich, als Challenge verschicken, jetzt mit iOS 6. Ich habe es noch nicht hinbekommen. Das geht von Game Center aus, von sich aus. Wenn du in Game Center in die Highscore-Liste tappst, dann kannst du einen Challenge verschicken auf einen Highscore, glaube ich. Wie genau das dann aussieht und ob das viel Spaß macht, weiß ich nicht. Also die Funktion grundsätzlich wäre großartig. Mhm. Praktisch, weiß ich nicht. Ich habe, glaube ich, Marcel mal eine Challenge für Lost Cities geschickt. Ich weiß nicht, ob die jemals angekommen ist. Game Center ist ja eher mysteriös. Ja, ja. Ich bin momentan mehr in der Sandbox, deswegen... Ich bin hier gerade wieder beim Agreements abnicken. Naja. Naja. Das Bericht erstatten wir dann gegebenenfalls in einer anderen Sendung, was uns dann an der Stelle auch gleich dazu überführt, diese Sendung zu beenden und euch auf die nächste zu verweisen. Wir sind noch nicht ganz, wir sind so ein bisschen aus dem Takt, was den Schedule angeht. Ich meine, ja, das war jetzt gerade die erste Einladung zu Super Hexagon. So schnell kann das manchmal gehen. Genau, aber ich wollte eigentlich die Sendung beenden und sagen, wir wissen noch nicht ganz, wann die nächste kommt. Wir sind so ein bisschen aus dem Takt. Also entweder schon ganz bald oder es dauert ein bisschen länger. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall regelmäßig bleiben wir. Ab nächster Woche dann auch wieder ganz regelmäßig, hoffe ich. Aber ihr hört es ja und ihr bekommt es ja über die althergebrachten Kanäle, wie zum Beispiel Twitter mit, wenn es eine neue Sendung gibt. Und bis dahin verabschieden sich der Martin, der Dom und der Marcel. Jo. Ich denke, 87. From the coast of west, fall to play. raise your flippers to the sky.